Dinge fallen auseinander, die Mitte kann nicht halten. Pure Anarchie auf die Welt losgelassen, wutgedämpfte Flut entfesselt und überall. Echten Eliten fehlt jegliche Überzeugung und schlechte Eliten sind voller intensiver Leidenschaft. Kann die Mitte halten? Wir werden sehen. Herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Hashtag militante Mitte. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Schön. Hallo. Guten Abend, liebe Leibeigene. Ist schon wieder eine Woche rum. Ja. Ja, ging schnell diesmal. Geht. Mhm. Oh, das ist dreist, Digga. Dreist. Dreist. Der Sammy, also das erste. So die ersten zwei, drei Alben fand ich denn gar nicht schlecht, muss ich ganz, ganz traurig zugeben. Wenn du mal ein bisschen hochscrollst, siehst du auch, was er gesagt hat dazu. Es geht jetzt um Sammy Deluxe, den Rapper, ja? Und richtig. Ja, der ist doch schon immer so auf dem Antifa-Trip gewesen. Ist das jetzt was Neues? Ja, aber dieser Spruch ist so unsagbar dumm. Also es ist der Antifa oder nicht, ich will jetzt nicht gleich einen Menschen in eine Schublade einordnen. Mir hat, wie gesagt, das alte Zeug von ihm gefallen. Ich habe ihn mal live gesehen, da war er richtig scheiße. Da war er scheiße und da hat er auch die Leute angepöbelt. Das war ziemlich übel. Ist meine Meinung dann mal ein Stück runtergegangen. Das war einfach auch einer der beschissensten Mixes, die ich in meinem Leben gehört habe. Aber jetzt hier sagt er, die salonfähigste Art, Rassismus in Deutschland zu promoten, ist Fußball. Wie geht das weiter? Ach, verdammt. Für mich ist er der Inbegriff des Rassismus. Genau. Mit derselben Logik könnte man auch meinen, dass die eigene Rasse überlegen ist, so Deluxe im Interview. Weil ein Verein über den anderen Verein gestellt wird, bringen wir den Kindern bei, Rassismus auszuleben. Und ich wisst ihr so, in Sachen Drogenkonsum bin ich immer so eher liberal, so Leute, macht keinen Unfug, geht zur Arbeit, kümmert euch um eure Gesundheit, aber wenn ihr hier mal ein bisschen Spaß habt, meine Güte, okay. Aber wenn ich so einen Schwachsinn lese, denke ich mir, Alter, ist da irgendwie ein Hirnaneurysma irgendwie geplatzt oder so bei dir? Ist das normal? Ist das, ich weiß nicht, Alter. Der eine Verein über den anderen stellt. So entsteht Rassismus. Das ist so ein stonter Kumpel, der dir irgendeinen Schwachsinn erzählt, weil er es nicht mehr rafft oder so. Also, ja, hast du schon mal. Weißt du, ich keine Ahnung, mich erinnert es an einen Stoner-Movie, wo der eine irgendwie Dünnes redet. So. Und ich weiß nicht, ob ich da als Stereotyp auf den Hip-Hop schon mich jetzt auf ein Stereotyp so einlasse, aber irgendwie kommt es mir so besonders blöde rüber. Also ich so. Finde, ich muss da mal die Kiffer in Schutz nehmen. Also das, so geht es ja Mach nicht. Ja. Das ist schon immer. Ja. Die reden ja viel Stuss, aber er hier ist ein Meister. Aber ich kann mir das schon so vorstellen. Er ist nicht irgendwie, wenn man Fußballfan ist und sagt, mein Verein ist besser als deiner, ist es nicht irgendwie auch irgendwie Rassismus und so? Ja, genau das ist es im Endeffekt. Aber tatsächlich ist es sogar noch ein bisschen konfuser, weil er sagt so, ja, man hat Vorliebe für gewisse Vereine, da ist es ja verständlich, aber direkt im nächsten Absatz sagt er, ja, Fußball ist halt ein sehr gutes Beispiel dafür. Was er sagt, wir bekommen in vielen verschiedenen Ausprägungen von der Gesellschaft vermittelt, dass es vollkommen okay ist, bestimmte Gruppierungen über andere zu stellen, wie zum Beispiel beim Fußball. Da ist es normal zu sagen, dass man den einen Verein geiler findet als den anderen. Mit derselben Logik könnte man auch meinen, also ich zitiere jetzt, wollte ich gerade sagen, dass die eigene Rasse überlegen ist. In der Theorie kann ich total nachvollziehen, warum die Menschen so ticken. Und erst später sagt er das mit dem Fußball. Alles muss schneller, höher, weiter sein. Die salonfähigste Art, Rassismus in Deutschland zu promoten, ist Fußball. Für mich ist er der Inbegriff des Rassismus. Also nur, ja, aber jetzt schau. Ja, ein bisschen Content. Ja, aber die Salon ist nicht viel besser. Er widerspricht sich sogar selber irgendwie in gewisser Art und Weise. Ja, aber guck mal, die salonfähigste Art, wenn in Deutschland Rassismus promoted wird, warum promotet man dann nicht Rassenhass einfach? Warum braucht man dann Fußball? Sitzt da dann das böse Genie, was die Menschen verleiten möchte, rassistisch zu sein und sagt, ich nehme den Fußball? Warum, also wisst ihr, was ich meine? So, warum muss ich was Böses in einem Sport sehen, wenn diese böse Eigenschaft nicht auch einfach so promotet werden könnte? So, warum das muss rassistisch zu das vor allem als rassistisch zu bezeichnen, ist ziemlich dämlich, wenn man sagt, okay, der Wettbewerb, okay, ja, das kann man ja kritisieren, wenn man es unbedingt will. Aber das ist, finde ich, eine überhöhte Kritik auf jeden Fall. Ja. Das spielt auch im militanten Mittelfeld, der Typ. Ja, das ist so wir gegen die Geschichte, ne? Ja, aber diese Wir gegen die Geschichte, das ist ja nicht im Grunde grundlegend Rassismus. Das ja, das wird eher so ein. Also, viele Sachen auf zu. Und also unsere Firma gegen eure Firma oder. Es gibt ja über die Konkurrenz, das ist der Preis ja nicht. Nee, ich will sogar noch weiter zurückgehen. Also, der Mensch hat nun mal die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht, sich mit einer Gruppe zusammenzutun, die er gut kennt, die er einschätzen kann, die ihm Sicherheit gibt. Und dann hat man kleine Gemeinschaften, Stämme gebildet oder Dörfer. Und natürlich fand man sein eigenes Dorf besser als das andere, weil das war der Motor dahinter, das eigene Dorf nach vorne zu bringen und auch zu verteidigen gegen andere. Und was der Sammy nicht begreift, ist, dass dann Fußball im Endeffekt ja nur so eine Art Stellvertreter ist, so wie ein Ritual, wie die Azteken ihren Kram ritualisiert haben. So haben wir das auch ritualisiert. Wir gehen halt nicht mehr hin und schlagen uns aufs Maul. Nee, wir lassen andere sozusagen für uns kämpfen. Und das ist klar in gewisser Art und Weise sicherlich archaisch, aber auch, glaube ich, nicht aus dem Menschen rauszubringen. Ja. Auch ein bisschen Wettbewerb. Was ist denn an Wettbewerb schlimm? Wenn das ein Wettbewerb ist, in dem es mit ein bisschen Sportgeist zugeht, dann ist es doch überhaupt nichts Schlimmes, sondern was ziemlich Positives. So, guck mal, wir strengen uns alle an, wir messen unsere Kräfte. Der eine gewinnt, der andere verliert, meine Güte. Beim nächsten Spiel sieht es anders aus. Wo muss da der Hass herkommen? So, das ist dieses, so, ich guck mir irgendwas an, irgendwas Gesellschaftliches, und der Fußball, oh, das Fieberinstrument, was zeigt, wie verrückt unsere Gesellschaft ist, weil da gibt's Wettbewerb und es ist fast so wie Rassismus, weiß ich. Das ist einfach Unfug. So, ja, das soll man sagen, ja, die NPD ist doof. Ne? Ist das Ersatz für Krieg zum Sport oder ist es Krieg mit anderen Mitteln? Also, ja, das Sichtweise ist ja sozusagen nicht ganz neu. Nee, das ist ja ritualisiert. Es gibt ja nichts zu gewinnen. Du kriegst ja nicht dafür, keine Ahnung, die Hälfte des unterlegenen Volkes als Sklaven oder eine Insel oder sowas. Und also außerdem ist das ja gerade im Profifußball so, dass die Leute da streng nach Herkunft ausgesucht werden, ne? Und da auch sichergestellt wird, dass bei Bayern München nur Münchner spielen. Und ne? Und daher, das ja, ist absolut... Sagen, ich glaube, man hat halb leer gekauft. So. Absolut Rassismus, definitiv. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich Fußball auch eher dann für eine integrierende Kraft halte. Und zwar in dem Sinne, dass halt auch das eine Sache ist, die auch bildungsferne Schichten erreicht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und ihnen über die Jahre gezeigt hat, dass man halt auch Fußball spielen kann, wenn man einen Namen hat, der auf was weiß ich, auf Witz oder Witsch oder wie auch immer endet und wenn man schwarz ist und solche Sachen. Also ich glaube, da hat der Fußball mehr für Integration getan, als der Sammy ihm da gerade irgendwie. Das nächste Ding ist ja, dass ja die Plattenrekorde, die ein Rapper verkauft, also die hält da dadurch, dass er seine Musik verkauft, das fördert ja auch den Führerkult. Damit wird ja der nächste Führer ausgewählt. Und damit wir kein Führerkult wieder aufkommen lassen, sollten wir das Geld, was die einnehmen, in einen Pool tun und an alle Rapper gleich verteilen. Weil wenn nicht alle gleich sind, dann tut es Führerkult promoten. Und deswegen müssen wir im Hip-Hop mir fällt auch ein guter Hip-Hop-Durchführungsgesetz fordern. Wisst ihr, was so... Mir fällt auch gerade auf, dass Hip-Hop ja zu großen Teilen auch daran besteht, zu sagen, hey, ich bin der Geilste hier auf dem Block. Ja, ich wollte gerade sagen, hier die Abkürzung MC steht für Master of Ceremonies, ne? Also Master hier ganz klar Überlegenheit. Und ich meine, wenn jemand schon Deluxe heißt, was sagt das dann über den sozialen Status? Ne? Denkt mal drüber nach. Das ist der eigene Überlegenheitsanspruch eines neuen Führers. Das muss man im Keim verstecken. Das ist eher die Waren, führt ins dritte Reich. Das ist die Warenförmigkeit der Kunst, die sich da wieder zeigt in diesem Begriff Deluxe auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also. Ich habe da so eine anekdotische Evidenz von einem Kollegen, der den mal live gesehen hat und den echt scheiße fand, glaube ich. Tja, der trägt die intersektionale Brille. Durch die hat er vom Leben Schiss und sie lässt ihn Probleme sehen, wo eigentlich kein Problem ist. So. Sehr schön. Danke, Antifa. Rechte Gewalt, Notwehr und Nothilfe. Oje. Ja, da wird im Prinzip der Anschlag auf den Magnitz hieß der, ne? Da wird da ein bisschen schön geredet von der Taz. Das hat sich schön gemacht. Und behauptet eben immer Angriffe von Rechten, gegen die sie sich wehren müsste. Nur den Magnitz hat ja keinen angegriffen. Ne? Also dieses Ding in diesem Artikel, das ist wirklich ein Lehrstück dafür, wie man sich schön redet. Das ist ein bisschen länger, habe ich jetzt nicht mehr reingehen. Aber so rechtfertigt man dann die Gewalt sozusagen, meine, die man ja prophylaktisch praktisch ausführt. Ne? Bevor man angegriffen wird, haut man lieber so ein Magnitz eben um. Also absolut krasses Ding. Ist das der Artikel, wo dann auch drin steht, ich konnte ruhig schlafen, weil ich wusste, dass da draußen ein Antifa, ja, das ist der, ne? Geh mal ganz runter, bitte. Geh mal auf den letzten Absatz hiervon. Ja, genau. So wie ich ruhiger schlief, weil ein Antifaschist bereit war, für mich die Nacht durchzuwachen und Gewalt anzuwenden, haben auch bla bla bla und so weiter und so fort. Ja, das meine ich, ne? Ich schlief ruhiger, weil ich sehe dieses DDR-Poster oder so ein stalinistisches Poster, so schlaf ruhig, denn der Antifaschist wacht. Ja. Mit so einem aufrechten Typen. Rudi, man, solange der nur wacht, ist ja okay. Ne? Wachen kann man ja aber dann Gewalt an abwehren, ist ja gut. Dann ist ja auch wieder Notwehr, ist ja in Ordnung. So, ne? Oder der ganze Rest liest sich überhaupt nicht so. Das ja, ist, aber es geht eine Rechtfertigung für so prophylaktische Angriffe, finde ich. Man muss ja auch dazu sagen, es geht in diesem Bild, was hier bemüht wird, um eine Geschichte, die in dem Artikel erzählt wird. Und zwar sind Leute bedroht worden, was natürlich für den Arsch ist, von Neonazis, die natürlich für den Arsch sind. Aber dann haben halt, sind da Antifaschisten in das Viertel gekommen und haben sich da festgesetzt und haben Wachdienst geschoben und so. Da frage ich mich halt, wie dieses Geschrei der Presse, wenn irgendwo Leute wieder mal sowas wie eine Bürgerwehr aufstellen oder sowas. Aber hier ist das völlig okay, wenn da jemand steht. In dem Kontext ist die Richtigstellung unten auch interessant. Ja, da wurde irgendjemandem zugesagt, dass er AfD-Politiker sei und sich einen Bürgerkrieg wünsche. Ich meine, was wohl beides falsch ist, weil sie es richtig stellen mussten. Aber wenn die da irgendwelche Aktionen auf der Straße gemacht haben, wäre so eine Aussage ja vielleicht sogar noch irgendwie nachvollziehbar. Also nicht, dass man sich den wünscht, aber dass man sowas befürchtet. Gibt es ja viele Leute, die sowas sagen, was ich auch für übertrieben halte, aber trotzdem. Das ist mal wieder so ein typischer Fall von die Taz lässt jeden rein, der schon mal im Paulanergarten war. Ja, ich verstehe auch nicht ganz, was dieses Beispiel am Anfang soll. Ja, es ist eine sehr schlimme Straftat gewesen, die vor 9 Jahren begangen wurde. Ja, weil die hier eine Brücke schlagen. Die meinen echt, dass dieser Typ hier irgend so ein Vergewaltiger, Heini, also ich würde mal sagen, jemand, der also ernsthafte Probleme irgendwie hat, ein Psychopath eigentlich, dass der irgendwie quasi das rechte Pendant zur Antifa dann sein soll, oder wie? Ja, guck da mal nochmal nach dem Abschnitt da mit dem Magnitz. Stand da drin. Mal gesehen. Irgendwie kommen sie doch da logisch drauf. Nein, die sagen irgendwie, wir können jetzt ruhig schlafen, so wie die Rechten ruhig schlafen können, die ihren Markus E. haben. Achso, der ist sowas wie V wie Vendetta. Ja, wahrscheinlich, ja. Der entrechteten AfDler oder so. Ja, ja, so ein Typ, der wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß, dann irgendwie entlassen wird und gleich einen niedersticht wieder. Ja, das ist ja ein schönes Bild, was da gemalt wird. Da passt die Gillette-Musik wieder zu. Ja, Judgy Bitch, ich weiß nicht, ob sich noch Leute daran erinnern. Die Bloggerin, ja, die eigentlich so ein bisschen männerrechtliche Sachen geblockt hat und eben dem Feminismus so ein bisschen den Kampf angesagt hatte. Ja, die gibt jetzt auf. Die gibt nach langen 5 Jahren, glaube ich, hat sie das gemacht, gibt sie jetzt auf, weil ihre Kinder bedroht werden. Ja, da machen Leute Kampagnen im Internet über die Kinder. Und die sind eben so Schulkinder, so um die 10 oder 12. Ne? Also, dann hat die jetzt in den Sack gehauen. Das heißt, wie soll man das sagen? Ist vielleicht Online-Gewalt oder so, ne, die da ausgeführt wird. Finde ich auf jeden Fall ganz schön krass, dass die ausgerechnet, die immer so ziemlich weit sich nach vorne gelehnt hat, die ihren Aussagen und ja auch wirksame Ansagen gemacht hat, dass die jetzt dann zurückstecken muss, sozusagen. Deswegen harte Mittel von der anderen Seite. Ja, und wenn ich das hier unten lese, sind ja auch wieder die üblichen Sachen. Ne? How do I counter a group of adult women in Los Angeles who mount a campaign against my teenage daughter participating in a national charity? Was für eine billige Nummer. Mhm. Was für eine unwürdige Nummer. Aber es, ja, adult women in Los Angeles, mehr muss man eigentlich wirklich fast gar nicht mehr dazu sagen. Das große kalifornische Beben kann nicht schnell genug. Aber bitte nach heute, die Rams müssen erst noch gewinnen. Kommt es dann jetzt auch in der Tagesschau, weil in USA, wenn jetzt irgendwie Anita oder sowas hatte, kam das ja dann auch in der Tagesschau oder auf tagesschau.de, nicht in der Tagesschau selber. Warte, dass die Bitch weggebissen wurde jetzt praktisch, weiß ich nicht genau. Können wir mal anfragen bei der Tagesschau. Das sollte eigentlich kommen, also Anita kam ja auch, Du hast recht auf jeden Fall. Mhm. Aber die ist ja selber schuld, die Problem fehlt. Ja, so ein bisschen crazy war die auch schon drauf. Ne? Also ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber einfach nur so der Vollständigkeit halber. Das war ja die meinte, ja, Frauen sollten wirklich kein Wahlrecht haben. Und so und so. Okay. Ja, hat sich halt nach vorne gelehnt, sag ich ja. Hier haben wir den Herrn Falko Lieke. Wir haben darüber auch sicher schon mal gesprochen, dass es in Neukölln einen Stadtrat von der CDU gibt, der diese Kindergartenhandreichung von der Amadeo-Antonio-Stiftung abgelehnt hat. Und zwar hat er gesagt, dass diese Broschüre eher dazu neigt, Leute zu spalten und halt nicht irgendwie was Positives zu bringen. Genau, es ist die Ene, Mene, Mu und Raus bist du Broschüre für die Leute, die da das noch nicht mitgeschnitten haben. Der hat halt gesagt, er möchte nicht, dass das in seinem Bezirk eingesetzt wird. Ja, und jetzt bekommt er Post vom Anwalt der Amadeo-Antonio-Stiftung. Er wurde aufgefordert, seine Warnung aufzuheben. Er soll sich schriftlich verpflichten, die Einwände nicht zu wiederholen. Und der Stadtrat hat gesagt, Demokratie, Meinungsfreiheit. Und jetzt möchte die Amadeo-Antonio-Stiftung vor dem Verwaltungsgericht gegen einen gewählten Vertreter des Volkes erzwingen, dass er ihre Propaganda nicht mehr als das bezeichnet, was sie ist. Willkommen im 21. Jahrhundert. Das ist wirklich, also das ist, ja, wenn jetzt, wir stopfen Leute mit Geld, damit sie dann gegen demokratisch gewählte Leute Klagen anstrengen, weil die ihre Scheiße nicht fressen wollen. Das, besser kann man Geld kaum verbrennen. Ganz ehrlich. Oh. Ja, also ich weiß nicht, was das für ein Herr ist, ja, und die CDU in Berlin ist generell immer ein bisschen seltsam, sage ich einfach mal vorsichtig. Vielleicht sind die Vorwürfe ja sogar ein bisschen gerechtfertigt, aber da sie von der AA-Stiftung kommen und der Weg, der da beschritten wird, ist natürlich unter aller Sau. Das geht gar nicht. Die AA-Stiftung hat doch auch schon andere Leute wegen anderen Shit verklagt. Die haben einfach viel zu viel Macht. Ähnlich wie man es auch hier in der nächsten Geschichte sieht. Das ist ja das Southern Poverty Law. Warte mal gerade. Also ich möchte kurz nochmal den Herrn zitieren. Gefahren für unsere Demokratie gehen von allen Rändern aus. In Neukölln sehen wir eher ein Problem mit religiösem Extremismus, wenn Kinder beispielsweise zum Tragen des Kopftuchs genötigt oder Zwangsehen schon im Kindesalter arrangiert werden. Auch die Indoktrination durch Linksextremisten ist eine Gefahr. Also ich finde, der Mann klingt für einen Berliner sehr vernünftig. Na gut, ich weiß es nicht. Aber gut, dass du es noch angemerkt hast. Es gibt ja in Amerika das Southern Poverty Law Center. Da schieße ich ja immer ganz gerne mal gegen, weil das eine, es ist ähnlich wie die AA-Stiftung, die mischen sich halt überall ein und werden halt, die gelten als erste Anlaufstelle für Political Correctness, ja, und Political Correctness Enforcement, nenne ich das jetzt einfach mal. Hier in diesem konkreten Fall geht es um eine Gruppe, das ist das Center for Immigration Studies in Amerika, abgekürzt CIS. Vielleicht hat die das auch getriggert, aber wer weiß, kleines Detail am Rande. Was macht CIS? CIS macht im Endeffekt, die sagen so, ja, wir sind für Einwanderung, aber wir wollen die Einwanderung steuern und so gering wie möglich halten. Und das ist ein Think Tank, der ziemlichen Einfluss auch in Amerika hat, bei beiden großen politischen Parteien, sowohl bei Demokraten als auch Republikanern, die sind in Beratungsgremien in der Regierung teilweise dabei gewesen, auch schon bei Obama und jetzt auch unter Trump. Und die sind im Endeffekt auf der Hate-Liste vom Southern Poverty Law Center gelandet, mit der Begründung, dass die halt eine Plattform bieten würden für Rechtsradikale und ja, quasi, ja, also sie würden sich quasi als objektiv und seriös darstellen, aber sie machen Dog-Whistling und würden halt ja, versuchen, die Leute auf eine rechte Agenda zu trimmen. Ich übersetze das jetzt mal einfach. Ein Programm, was dieses CIS gestartet hat, was auch noch ein sehr interessanter Seitenfakt ist, das sogenannte E-Verify-Programm haben die gestartet, zusammen mit der US-Regierung. Das ist ein Programm, wo sich Arbeitgeber quasi, wenn die jemanden einstellen, können die überprüfen, ja, ist der ein amerikanischer Staatsbürger oder nicht, weil man das bei der Bewerbung anscheinend nicht angeben muss in sehr vielen Staaten. Und das ist ein freiwilliges Programm, was sie zur Verfügung stellen. Und das ist auch eine der Hauptinitiativen, warum die vom Southern Poverty Law Center unter Beschuss gekommen sind, weil das ja diskriminierend wäre gegen Immigranten, warum auch immer. Und ja, im Endeffekt hat das Southern Poverty Law Center jetzt gesagt, ja, wir verklagen euch jetzt unter der RICO-Gesetzgebung. Da geht es um Racketeering, das ist eigentlich ja, bandmäßige Kriminalität, Erpressung, Einschüchterung, um solche Sachen geht es da eigentlich bei RICO, irgendwelche Mafia-Methoden. Und die Begründung ist, dass dieses Hate-Label nach ihren eigenen Kriterien nicht gerechtfertigt ist, dass sie selber zugegeben haben, dass es nicht gerechtfertigt ist, aber dass sie sich weiterhin weigern, dieses Hate-Label denen abzuerkennen. Und da das Southern Poverty Law Center eben so eine exponierte Position hat und sehr viele andere Institutionen die Daten von denen übernehmen, haben die halt Probleme teilweise, weil schlechte Presse über die rausgekommen ist und die weniger Spenden bekommen haben. Es geht jetzt nicht um sehr große Summen, aber der Punkt ist der, dass die jetzt im Endeffekt anscheinend genug Material haben, um dem Southern Poverty Law Center nachweisen zu können, dass sie eine konzertierte Kampagne gestartet haben, um die zu erpressen, um ihr Geschäftsmodell zu ändern. Ja, da muss es nicht unbedingt um Geld gehen, sondern es geht einfach nur um die Tatsache, dass die diese Gesetzgebung umgangen haben. Es gibt da halt sehr strenge Gesetzgebung, was gemacht werden darf und was nicht in Amerika. Ja, wegen Wire Fraud werden die unter anderem auch verklagt. Ja. Und generell ist es ja so, dass sehr viele von diesen Aktivistengruppen auf irgendwelche Akteure, seien es Politiker oder Unternehmen, zugehen und sagen, hier, schönes Unternehmen haben sie, schöne Kampagne haben sie, wäre ja eine Schande, wenn sie auf einmal Proteste auf der Straße haben würden gegen sie. Ne, wollen sie nicht vielleicht mich unterstützen? Finanziell oder auf andere Art und Weise. Aber gut. Al Sharpton, sage ich nur. Al Sharpton hat das ja erfunden quasi. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel zum Thema Universitäten und Diversität. Da hat sich jemand damit auseinandergesetzt, oder hier zwei Journalisten sogar, wie sieht es denn aus mit der viel, viel besungenen Diversität an deutschen Hochschulen? Und sie kommen am Ende auf einen Schluss, den wir hier auch schon öfter hatten, nämlich dass sich für merkwürdige Gruppen engagiert wird, halt für Transgender, LGBT, marginalisierte, also sehr konstruierte Gruppen wird sich engagiert, aber es gibt inzwischen halt eine ganz harte Kante zwischen Ober- und Unterschicht und die wird gar nicht mehr thematisiert. Also das hat man aus dem Diskurs rausgeleitet praktisch. Ein sehr interessanter Artikel dazu. Mit Feminismus und so, ne? Überlagert. Vielleicht auch. Genau. Also unsere Universitäten werden nicht nur qualitativ schlechter, sie werden halt auch, was die gesellschaftliche, den gesellschaftlichen Motor angeht, der die mal waren, wenn man hier dieses Bild sieht mit hier, ich glaube, das ist sogar Dutschke da hinten, der den Berliner Bär umhat, oder? Das sind halt, die haben noch Ideen, die wollten was verändern, aber sie haben auch irgendwie was dafür getan. Ja? Nicht wie heute, wo man auf Twitter ein Like unter irgendeinem scheiß LGBTQ-Hashtag postet und damit seine Aktivistenarbeit getan hat. Und die wussten auch noch, worum es geht, nämlich gerechte Verteilung und nicht, ja, nicht gut, irgendwie Bonus Sachen, für Marginalisierte und Bonus Sachen, für die. Ein paar Sachen werden ja auch noch getan. Also das hatten wir ja gerade in dem Taz-Artikel, was da noch so getan wird. Ja gut, da hat das ja auch, ich meine, es gibt keine politische Bewegung, die nicht pervertiert werden kann. Hier, das hat ja auch zu RAF und vielen anderen Dingen geführt. Das ist halt irgendwie, ja, dieses Jakobiner-Ding, man schießt dann über das eigentliche Ziel hinaus. Ja, dieses einfach allzu wahre soziale Argument wird sehr oft einfach mit dem Argument abgetan, so, es gibt doch BAföG. Gibt doch BAföG. Scheiße, gibt doch BAföG. Ja, ja, sicher. Ja, ja. Sorry, man wird nicht als Grüner geboren. Man wird zum Grünen gemacht. Zu Grün. Ja, das hier. Ist aus Bayern. Da hat sich jetzt dieser Landtagsabgeordnete hier hat jetzt sein Geschlecht geändert. Ja. Steht dir doch gar nicht mal so schlecht, die Frisur. Ja, genau. Ist die, ich weiß nicht, die sagt mir jetzt nichts. Ist die eine etwas schärfere Person oder ist die einfach nur so Durchschnittspolitiker bei den Grünen? Ja, ist aber schon strategisch auch ein guter Move bei den Grünen. Ne? Du kriegst ja dann deutlich öfter ein Amt. Ich habe mich nur gefragt, ob das eine Frau ist. Ob das der Grund war, warum sie da ist, ja. Wie viele Leute da wohl deswegen sie gewählt haben oder so. Schwer zu sagen, ne? Ja, toxische Männlichkeit, wie nordamerikanische Psychologen Männer krank machen. Ist ein Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung und es geht im Endeffekt über eine Broschüre, die American Psychological Association rausgegeben hat und es geht um einen Fokus auf männliche Psychoanalyse. Wir haben das aber letzte Woche auch schon mal angeschnitten, ne? Also ja, wir haben es angeschnitten. Ja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen eine Wiederholung, aber ich bin einfach wirklich schockiert gewesen. Dieser Artikel, der jetzt eingeblendet wird, ist im Endeffekt die Pressemitteilung oder die Veröffentlichung der APA zu dieser Broschüre. Die Broschüre an sich ist auch einfach nur eine Wall of Text mit 9 Punkten und ganz eng zusammengeschriebenen, ganz vielen Sätzen, die sehr ähnlich geschrieben sind wie dieser Text. Und dieser Text fasst die meisten Sachen recht gut zusammen. Ich gebe zu, ich habe mir die Broschüre nicht komplett durchgelesen, weil es doch wirklich viel zu viel Text war. 9 Punkte, kann man das einen Überblick kriegen oder so? Ja, ich das ist leider in der Broschüre, es gibt kein Inhaltsverzeichnis, nichts, es ist leider nicht sehr gut strukturiert so. Und es ist, wie gesagt, es ist eng aneinander geschriebener Text auf 3 Spalten über 20, 30 Seiten, also nicht sehr visuell aufbereitbar und dieser Artikel fasst es auch sehr gut zusammen. Und ich habe bei der Vorbereitung einfach gemerkt, ich habe hier in jedem Absatz mindestens eine Sache unterstrichen, weil ja einfach Sachen postuliert werden, die sich auf den ersten Blick sehr gut anhören. Also steige ich nochmal ein, es geht darum, dass Männer Probleme haben, Männer bringen sich selber öfter um und Männer haben einfach Probleme, die oftmals nicht so erwähnt werden, das ist ganz gut. Allerdings, die Rückschlüsse, die hier rausgezogen werden, sind etwas seltsam, weil man einfach quasi postuliert, es gibt gewisse männliche Verhaltensnormen, die sind toxisch. Ja, da gibt es so stoisches Verhalten und andere Sachen, ja, die evolutionär zwar sinnvoll sind, aber in unserer Gesellschaft ein toxisches Verhalten sind. Ja, was heißt das denn? Das muss doch dann, wenn es toxisch ist, auch irgendeinen Schaden vorrufen sozusagen. Da muss irgendwie benannt sein, mal irgendwann so ein Schaden von einem Gift. Was ja, also es sind sehr viele Sachen drin, die man liest, wo man sich einfach nur denkt, okay, was hat das jetzt im Endeffekt damit zu tun? Das ist nämlich auch ein Punkt, warum ich den Artikel hier vorstelle. Ein Beispiel, why Joel Wong, PhD, and colleagues have reported that at least among white college students, Asian American men are viewed as less manly than white or black American men. So, und solche Sachen werden halt immer wieder als Beispiel für toxische Maskulinität genannt. Und es wirkt für mich, ja, der Herr Dr. Wong, es wirkt ein sehr überspezifisches Beispiel. Ich weiß ja nicht, ob der Herr Dr. Wong ein Problem hatte am College mit seinen Mitschülern. Aber gut. Es sind einfach sehr viele Perlen in diesem Ding. Lest euch das einfach mal durch, da werdet ihr mehrmals auf jeden Fall lachen können. Aber das Traurige an der ganzen Situation ist ja, dass hier die Verhaltensempfehlungen für Psychologen gegeben werden und die APA ist sehr einflussreich, auch international. Und es geht im Endeffekt... Ach, Quatsch. Männer sind stoisch und geben es nicht unbedingt zu, dass sie ein Problem haben und deswegen muss man halt quasi Wege finden, Männer dazu zu bringen, ihre toxische Maskulinität erstmal zu akzeptieren. Und das geht natürlich nur für Psychologen. Aber Price, die APA ist doch nicht einflussreich. Social Justice Warrior haben keinen Einfluss. Deren Talking Points, das hat alles keinen Einfluss. Das ist alles aufgebauscht von den Rechten. Das alles aufgebauscht. Die APA, die gibt's eigentlich gar nicht. Das ist eine Fake News Seite. Ja, also der Ansatz der ganzen Sache ist der, dass es dass die Ursprünge der Psychologie weiß und männlich sind und nicht inklusiv für internationales Publikum. Und deswegen gab es ja bei der zweiten feministischen Welle gab es ja die weibliche Psychologie, die angefangen hat, sich durchzusetzen. Und die gleichen Leute, die halt quasi die Experten für diese weibliche Psychologie sind, die haben jetzt quasi auch diese Guidelines für die männliche Psychologie geschrieben. Auch ein interessantes Randdetail. Ja, weil man ja immer sagt, hier, Männer können keine Experten für Frauen sein. Aber Frauen, ja, naja, das könnt ihr euch denken. Und teilweise einfach wirklich sehr bedenklich, weil normale Verhaltensweisen einfach dargestellt werden, so ja, du solltest deswegen mal zum Psychiater gehen. So, wieso soll ich deswegen zum Psychiater gehen? Ist übertrieben. Ja, du sagst nur, dass es übertrieben ist, weil das ist deine toxische Männlichkeit, deswegen musst du jetzt erst recht hingehen. So nach dem Motto liest sich das Ganze. Ist schon ziemlich bösartig, sag ich mal. Ja, und hier wollte ich noch sagen, das ist von der Frau Bassat, die hatten wir schon ein paar Mal bei uns, die ist ganz vernünftig. Genau, die bezieht sich ganz konkret auf diese Broschüre, die hat die sich wohl gegeben und pickt auch noch mal ein paar andere Beispiele raus, die in diesem anderen Artikel jetzt nicht stehen, deswegen hatte ich die beiden eingereicht und das ist auch auf Deutsch für die Leute, die es auf Englisch nicht so einfach finden. Oder Schweizerisch. So, weiß nicht, wer von euch sich schon rasiert, ne? Aber wenn ihr euch schon rasiert, dann kennt ihr Gillette wahrscheinlich. Und Gillette hat diese Woche einen kontroversen Werbespot veröffentlicht, in dem genau diese toxische Maskulinität, die der Price eben so schön beschrieben hat, halt praktisch ja, visuell aufbereitet wird. Und es hat einen ziemlichen Shitstorm gegeben. Ich denke mal, das war auch das, was Gillette wollte. Ob das am Ende für sie positiv ausgeht, werden wir sehen. Das Ding heißt We Believe the Best Man Can Be. Und dann, wenn du mal runterscrollst, sehen wir die Dame, die das Ding produziert hat. Und auch einige ihrer anderen Werke. Also hier haben wir die beiden. Einmal die Regisseurin mit dem schicken Sibyl Schick-Style links und rechts haben wir die Dame, die Produktionsgesellschaft leitet. Ja, ich glaube, ich sage einfach weiter nichts. Also könnten im, ja, und vorher haben sie schon Sachen wie das hier gemacht. Oppressed. Pressured, also und weiter bitte noch, da irgendwas kommt noch. Ja, genau, hier. Ich hoffe, dafür kriegen wir einen Strike. Mach schnell weg, Chris. Ach Gott. Ja, also das sind die Leute, die Gillette glaubt, das ist eine gute Sache, wenn man diese Leute engagiert, um Brand Awareness oder was auch immer. Also, es gibt doch auch so Werbefirmen, die nennen sich Gating-Agenturen, die dir versprechen, für deine Firma einen Skandal zu produzieren. Und dann tust du sozusagen die perfekte Reaktion in der Pressemitteilung schon vorbereiten, bevor dein fingierter Skandal auf die Presse tritt. Und dann tust du sozusagen, anstatt Werbeanzeigen zu kaufen, die Journalisten selber über deinen Skandal sozusagen schreiben lassen, während du dann perfekt schon drauf reagierst. Als ich das bei Gillette gesehen habe, dachte ich mir, saßen da jetzt wirklich Leute im Komitee und dachten, das ist eine gute Idee oder ist das so Gating-Agentur-mäßig? Ich weiß nicht, für mich war das irgendwie sehr surreal. Ich meine, es ist nicht die erste Werbung in die Richtung, die ich gesehen habe und vielleicht stümpfe ich mit der Zeit auch ab, aber ich dachte mir so, hey Leute, ich komme gerade nicht mit. Ja, so, muss ich dazu sagen, dass sie haben es ja immer andersrum gemacht. Also sie haben es ja immer so auf schön getan. Und das hat ja in letzter Zeit nicht mehr so gut funktioniert. Ich meine, der Trend ist zwar ein bisschen zu Bart gegangen, auch bei Männern. Genau, damit zusammenhängen, dass die Leute einfach sich weniger rasieren. Aber die Absätze sind halt gesunken und haben sie sich gedacht, dann machen wir die Werbung mal anders. Ja, das haben sie jetzt gemacht, ne? Deswegen ist die Männlichkeit wahrscheinlich giftig, weil wenn du zu erkennen bist als Mann an deinem Bart, dann ist es was anderes. Verdient Gillette nichts. Vor allem was anders machen, glaube ich. Ja? Klar, Überlegungen dazu, wie das mit der Männlichkeit ist und so, spielen da sicher eine Rolle. Aber so ganz wichtig war denen das nicht. Nee, ich meine ja, die machen dann quasi einen Feldzug gegen die erkennbare Männlichkeit, indem sie sagen, nee, rasiert euch mal, dann mit Gillette-Rasierern und dann geht das schon. Ja. Ja. Und so in die ähnliche Ecke, also jetzt mit dem Marketing geht auch dieser grauenvolle Artikel hier von Netzpolitik.org, die das direkt irgendwie mit rechts mal wieder verlinkt haben hier. Als ob das nur Rechte sich daran gestört hätten an diesem grauenvollen Werbespot. Und ich meine, stellt euch das mal vor, also man kann es sich nicht vorstellen, wie sowas halt mit Frauen wäre. Ich meine, es gab jetzt so ein paar Parodien, die das versucht haben nachzubauen, aber im Ernst würde das kein Mensch machen. Also da könntest du dann zwar wahrscheinlich noch mehr Outrage mit farmen, aber... Ja, das naja, man könnte auch den Werbespot irgendwie bezüglich der Frauen mal abchecken und dann sieht man, dass sie überhaupt keine soziale Rolle spielen. Also, dass die auch immer einen brauchen, der sie beschützt und so. Das ist eigentlich ja, das ist auch das Ding, ja. Und auch da gab's wieder das beste Video, was ich gesehen hatte, war hier von der Dame, deren Name mir immer nicht einfällt, jetzt auch schon wieder nicht, hier von dem Kanal. Fiamingo. Genau, Fiamingo, ja. Von dem Kanal Studio Relay. Große Empfehlung, wenn ihr des Englischen mächtig seid, auf jeden Fall. Weil die hatte mich auch nochmal auf diesen Teil von dem Video hingewiesen, wo halt da einer so einer Frau hinterhergehen will, die ansprechen will halt und so ein anderer irgendwie rauskommt und den davon irgendwie abhält nach dem Motto, hier stopp, das geht ja nicht oder so. Ne? Als ob das irgendwie wessen Aufgabe ist, irgendwie dafür zu sorgen, dass man nicht mehr miteinander spricht hier auf diesem Planeten. Ich wollte zu dem einen Artikel hier noch eine Sache sagen, und zwar die ganze Prämisse des Artikels liest sich für mich so, als ob die davon ausgehen, jegliche Kritik ist nicht an irgendwelchen Fakten orientiert oder hat keine Berechtigung, sondern ist nur Empörungswelle. Ja, eben, also, ich meine ja, das ist grauenvoll, widerwärtig. Und vor allen Dingen, wenn ich mir das überlege, so Leute wie der Tim Pool haben ja schon gesagt, haben wir letzte Woche, glaube ich, auch kurz erwähnt, dass halt irgendwann mal so eine Welle gekommen ist, wo irgendwelche schlauen Consulting-Leute dann irgendwelchen Medienfirmen gesagt haben, hier macht mal einen auf progressiv, so mit Feminismus und so. Und ich kann mich auch noch dran erinnern an diese Dame, die da von Z, von dem Magazin Z irgendwie die Chefin ist, dass die gemeint hat, so ja, bei uns klicken diese Gerechtigkeitsthemen immer ganz gut. Oder vielleicht war es auch Bento oder von Bento, ich weiß nicht mehr genau, einer von den beiden irgendwie Feminismus, Gerechtigkeitsthemen und so, die klicken gut. Und das ist ja im Prinzip genau derselbe Scheiß, nur halt von, ich will nicht sagen von links, aber halt von progressiv, halt von diesen Heinis da, die in den Medien da irgendwie drin sind. Und ja, also da auch irgendwie wieder zu behaupten, das wäre jetzt nur irgendwie Outrage und nur von den Rechten, Ja, vollkommener Humbug. Ich fand die schönste Reaktion auf den ganzen Blödsinn einen Post von Ahoy Poloy auf Twitter. Der hat einfach ein Bild von Frida Kahlo gepostet und drunter geschrieben, Gillette, the best women can be. Ja, und bevor wir zu den Firefighters kommen, wollte ich noch eine Sache sagen. Ich habe auch einen guten Forbes-Kommentar dazu gefunden, der mal ein bisschen nüchterner an die Sache rangeht und der auch im Endeffekt genau das Gleiche sagt. Mal ein paar Zahlen im Hintergrund. Gillette ist ja eine Marke von Procter & Gamble und die sind weltweit vertreten und hatten weltweit einen Marktanteil von 70% vor ein paar Jahren noch. Jetzt nur noch 50%. Ja, das heißt, die müssen ihre Strategie überdenken, wie sie es machen wollen. Die sind nicht so gut bei Handelsmarken unterwegs wie andere Hersteller. Und ich meine, jeder weiß, dass wenn man im Supermarkt steht, nimmt man Gillette oder nimmt man das Ding, was billiger ist, was das Gleiche tut. Ja, But with a Weltraumaffen code, you can get the $1 a month Shave Club cheaper than anywhere in the net. Just subscribe with Weltraumaffen to the $1 Shave Club. Genau, und ganz abgesehen von den ganzen Sachen, die jetzt erwähnt wurden, sind noch zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Und zwar einfach aus Marketing-Sicht wird es kritisiert, auch von Fachleuten aus der Marketingbranche, dass halt gesagt wird, die Kunden sind zwar bereit, sich mit einem Unternehmen zu vereinen, wenn die gleichen Ziele haben, aber nicht sich zu belehren lassen, weil es ist ja im Endeffekt ein Unternehmen, von dem sie Produkte kaufen wollen und die Leute wissen, wenn sie Werbung sehen, dass versucht wird, die zu überreden und haben das immer im Hinterkopf. Und deswegen, wenn so eine moralische Message kommt, die nicht den eigenen moralischen Werten parallel läuft, dann wird das abgelehnt, weil man halt weiß, hey, die wollen doch nur Geld verdienen und die wollen mich moralisch erziehen. Das funktioniert nicht in der Werbebranche. Und der zweite Punkt ist, dass sogar die eigentliche Message, die rübergebracht werden sollte, nicht mal ordentlich rübergebracht wurde, weil man halt psychologisch im Marketing festgestellt hat, dass die Leute sich daran orientieren, wie sich die soziale Gruppe benimmt. Und der Werbespot stellt ja Männer so dar, als ob sie sich total falsch benehmen würden in der großen Masse. Und deswegen würde der normale durchschnittliche Zuschauer eher in die Richtung beeinflusst werden, sich den sozialen Normen der Gruppe im Werbespot anzupassen, als zu sagen, oh, das ist aber schlimm, davon muss ich mich distanzieren. So, jetzt bin ich fertig. Ja, hier haben noch ein paar Feuerwehrleute das nicht so toll gefunden mit der Werbung. Und dann haben sie halt vor ihre Feuerwehr, vor ihr Feuerwehrgebäude halt an ihrem Schildle ja, ihren Protest zum Ausdruck gebracht. Und dann durften sie sich daraufhin später entschuldigen. Und ich weiß nicht, Leute, die halt in einen brennendes Gebäude reingehen, ab dem Zeitpunkt, wo alle anderen rausgehen, denen dann das irgendwie an Strick draus drehen, weiß nicht. So. Ich fand das einfach so speziell interessant, so. Die toxische Maskulinität und die Männer, die ins brennende Haus reinlaufen. So. Also die Intensität des Gegendrucks, den das Ganze auch erzeugt, finde ich schon auch nicht uninteressant. Wie ist es die Leute für rechts zu erklären und so weiter. Also es ist halt überall so. Wenn du so ein Spiegel liest zum Beispiel, ne? Das ist total übertrieben. Oh, Leser Later. Ja, hier sehen wir den Auszug von einem größeren Dokument, Seite 176, später in den Show Notes schreibe ich es auch nochmal dazu, von einer Dame, die in Marburg einen Vortrag gehalten hat, die hat in Österreich einen Vortrag gehalten, kommt aber von der Universität Marburg. Die Universität Marburg, das Gender Studies Department, ist ja schon fast legendär. Also das poppt so oft auf. Und im Endeffekt ist das ein Vortrag, wo die Dame sich darüber auslässt, wie sich Leute dazu erdreisten können, die Genderforschung irgendwie zu kritisieren und listet quasi hier prominente Vertreter, die sich mit dem Feld der Gender Studies auch auseinandersetzen, aber eher kritisch und halt natürlich total voreingenommen und total ohne irgendwelche Faktenbasis und so weiter und so fort, ihrer Meinung nach. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man so eine Liste von Professoren, Die kann man sich ja vielleicht mal bei Gelegenheit ein bisschen näher angucken, so vielleicht als kleine Empfehlung. Wenn man sich das durchliest, das sind insgesamt 6 Seiten von diesem 200 Seiten langen Dokument, dann wird man davon ausgehen, ja, die Kritikpunkte sind, also ich könnte jetzt keinen einzigen nennen, der wirklich irgendwie gerechtfertigt wäre. Es wird einfach mit Unterstellungen gearbeitet und einfach postuliert, ja, unsere Theorie ist unangreifbar und deswegen, ja, schaut euch an, wie lächerlich die Leute versucht haben, unsere Ideologie uns vorzuhalten. Ja. Ja, ich habe mir da so ein bisschen angehört. Einer hatte da in den Kommentaren einen Vortrag verlinkt, wo sie gesprochen hat und da hat sie auch, ist sie auf einige der Leute da eingegangen, die sie da auch gelistet hat. Und da hieß es dann im Prinzip immer so wie, also das und das stimmt einfach nicht. Aber sie hat es irgendwie nicht gerade gestellt oder richtig gestellt. Hat immer nur gesagt, stimmt einfach nicht. Ne? Das ist natürlich dann schwierig, muss ich dann selber rausfinden, was stimmt oder so. Ja, wenn also, ich das einfach wir werden irgendwelche Universitätsprofessoren genommen und gesagt, ja, die benutzen die gleiche Sprache wie Akif Pirinci und so. Und da wird wirklich mit übelsten Klischees gehandhabt. Verzeihung. Ja, es werden Leute in Verbindung miteinander gebracht, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Mindestens mal das. Ja, und Science Files haben sich ja auch dazu entschlossen, wohl jetzt dagegen vorzugehen und zu klagen. Ne? Habt ihr das auch gelesen? Ja, oder hier irgendwie Parallelen werden gezogen. Hier die Gender Studies Debunking, das ist so schlimm wie die Verfolgung von Feministen im deutschen Kaiserreich. Ja. Läuft. So. Da würde ich mir mal gern so einen Walking Simulator wünschen, der einem das simuliert, wie das gewesen ist damals, so, wo man dann so rumläuft und belästigt wird und tralala, wo unterdrückt wird. So. Da würde ich mir mal so einen dämlichen Walking Simulator wünschen. Das sozusagen in Anführungszeichen hautnah miterleben können, damit sie dann merken, wie wenig sie verfolgt werden. Meine Güte. The popular conspiracy theory that feminism had been invented by Rockefeller and Rothschild? Oh nein, aber jede größere politische Bewegung hat schon mal mit irgendeinem Reichen Kontakt gehabt, der irgendwo seine Hand aufgehalten hat, irgendwas finanziert hat. Das findest du in jeder politischen Richtung. Das ist so, ja, überall steckt irgendwo Geld von irgendwo von dem Reichen drin, weil die Geld haben und irgendwas philanthropisch finanzieren. Meine Güte. Ah. Ja, aber dann auch dieser Vorwurf, der ist so obskur. Ja. Wann ich den das überhaupt vorher schon mal gehört habe, das so argumentiert wirklich niemand. Also wie gesagt, diese ganze, es ist wirklich total hanebüchen, dass die Dame, also Mammon, ich weiß nicht, wenn es davon eine Videoaufnahme gibt, das wäre vielleicht auch mal interessant. Ja, nur Audio. Okay. Können wir trotzdem verlinken später. Ja. Ja, das sind unsere Freundinnen vom Deutschen Juristinnenbund. Die haben also Forderungspapier aufgestellt und das jetzt mal ein bisschen konkretisiert noch und die einzelnen Forderungen mit Gerichtsentscheidungsaktenzeichen versehen und so weiter. Also wer da Spaß dann hat, sich durchzuarbeiten und die Gegenargumente fachlich korrekt aufzuschreiben, möge sich hier aufgefordert fühlen. Ich fand es aber schon krass, dass sie das so intensiv gemacht haben, sich so intensiv damit beschäftigt haben. Eine richtige, soll ich sagen, so eine grundsätzliche Rechtfertigung irgendwie, dass das jetzt gerecht wäre oder so, habe ich da aber auch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ja, jetzt geht es wieder los, ne? Also da baut sich mal wieder die Front auf, die Front der verschiedenen Frauenorganisationen. Ja. Und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also ich glaube, der Mehrheit der Bevölkerung dürfte das relativ egal sein. Ja, wollen Sie jetzt angefangen mit der Legislaturperiode? Habe ich mich schon gefragt, ob Sie das wirklich die ganzen 4 Jahre durchziehen wollen. Das ist ein Quatschthema, ne? Also, ja, mit Sicherheit. So lange, bis es halt die entsprechende Masse erreicht, ne? Also. Ja. Wahrscheinlich. Ich finde das jedenfalls unmöglich. Ja, das ist ein Fundstück. Den Vorschlag, dass man gesagt hat, in jedem Wahlkreis soll ein Mann und eine Frau zur Wahl gestellt werden. Oder. Ja, guck doch mal in seinen Ortsverein rein. Da sind 70% Männer, ja. Und dann schicken die irgendwie als Trüppchen da auf die Posten, schicken sie dann 40% Frauen. Das ist schon mal ein kleiner Überhang. Ne? Und die werden dann auch so entsprechend gewählt. Den ich gerade erwähnt habe, der ist auch irgendwie durch die Gegend gegangen. War das eine ernste Sache? Sorry, bitte? dieser Vorschlag mit für jeden Wahlkreis einen Mann, eine Frau aufstellen von jeder Partei und dann wählen irgendwie, war das nur ein Meme oder war das ein ernster Vorschlag, den irgendwie gemacht hat? Also die einzigste Frau in meinem Wahlkreis bei der letzten Wahl war eine AfDlerin, die aus Usbekistan kam und jüdische Wurzeln hat. Das war meine einzigste Frau in meinem Wahlkreis. Ja, so. Da muss ich ja dringend was tun, würde ich sagen. Ne? Bei dir keine Grünen? Nee, halt, warte, die FDP hatte auch eine Frau, aber die kam aus der Tschechei, glaube ich. Ich weiß nicht. Aber die Grünen hatten einen Mann. Da, so, da habt ihr es. Also ich habe das selbst noch mal in so einem Ortsverein erlebt, dass sie, das waren so 40, 45 Leute, davon waren vielleicht 8 Frauen. Und im Prinzip mussten die Frauen fast alle hinterher einen Job machen, weil es immer wieder hieß, wie kommt, wie sieht das denn nach außen aus, wenn wir hier so wenig Frauen auf dem Posten haben. Ne? Und das finde ich wirklich überflüssig, weil sie wirklich nicht wollten. Ja, das ist immer so. Ja, auf jeden Fall Feminismus oder Schlägerei ist ein Twitter-Kanal und eine Internetseite, die wir gleich noch sehen werden. Auf jeden Fall Alltag in Gamer-Gruppen. Erstens, Frau sucht in Facebook-Gruppe nach anderen Frauen, um sich in einer WhatsApp-Gruppe, mit anderen Worten woanders, wo man nicht reingucken kann, auszutauschen. Frau bekommt zu 98% sexistische Kommentare von Männern. Gamerleaks.de, Men are trash, Gamergirls, Gamergate. Aber ja. Ich da reinzugehen und zu fragen, wie wäre es denn hier eine Frau, das ist ja schon assi genug. Ja, und vor allem hier... Würde ich mir auch denken, gibt es keine Facebook-Gruppen Gamer-Girls? Zum Beispiel, auf jeden Fall Red Dead Redemption suchen noch aktive Spielerinnen, egal ob gut oder schlecht. Du bist herzlich willkommen. Also unsere Regeln, Ausrufungszeichen, ein netter Umgang, kein Zickenkrieg, weil Probleme sich an unsere Admins wenden. Probleme, ja. Whatever. Da muss ich jetzt aber mal ganz kurz ranten, weil ich habe es bis jetzt immer noch nicht verstanden, was es bringt, bei Red Dead Online mit anderen Spielern zusammenzuspielen. Außer man trollt andere Leute. Sonst habe ich bis jetzt den Sinn nicht verstanden. Ja, sich im freien Modus mit Leuten zusammenzuschließen und irgendwas zu machen. Was bringt das? Bringt irgendwie die Frage. Das macht schon Sinn. Also wenn du später irgendwann einen Patreon aufmachen möchtest, eine Initiative gründen möchtest, die durch die Medien gepusht werden soll, dann tust du so ein Bullshit-Thema aufmachen, wo du auf jeden Fall Backlash bekommst. Dann postest du das und sagst, oh, ich wusste gar nicht, dass ich dann irgendwie da, dass ich die Leute drüber lustig machen würde, weil ich Teamspieler in Pac-Man frag. Und dann kannst du dein Patreon aufmachen und Geld einkassieren. Ja, das denke ich, ja, aber vielleicht unterstelle ich da was. Das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, mit Red Dead allgemein. Warum spielt man zusammen Red Dead online? Vielleicht kann mir das in die Kommentare schreiben, was das für einen Sinn hat. Rollenspielaspekt würde mir einfallen, dass man wirklich halt so eine Gang spielt. Oder Warum haben die Dolls zusammengehalten? Klar, ich meine, wie gesagt, online andere Spieler zu trollen, klar, also zu griefen, klar, dass ich das damit meine. Ne? Ja, auf jeden Fall gibt es hier Kommentare mit irgendwie von wegen, ist doch kein Koch- und Putz-Simulator, was natürlich Kommentare sind, die Leute halt irgendwie ärgern sollen. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht der Untergang der Welt. Dann ignoriere den Quatsch halt. So, und es gab aber auch. Ein Putz-Simulator wäre sogar bestimmt gar nicht mal eins der unbeliebtesten Spiele der Welt. Sicherheit. Ja. Unvernünftiges Spielkonzept. Blöpfu-Simulator. Mag sein. Auf jeden Fall, hier sagt jemand nur Spielerin, das ist ja richtiger Sexismus. Und da hat der gute Mensch richtig recht. Also, ich meine, ja, aber das sind halt die furchtbaren Männer-Trash. Kommentare hier. Na. Immer diese Ausgrenzung typisch. Ja. Furchtbarer Kommentar. Men are trash. Bla bla bla. Ja, also fand ich grauenvoll. Ich kapiere das nicht, wie man auf sowas gucken kann und sich sagen kann so, Men are trash. Schon wieder. Wir haben doch nur gesagt, dass wir uns hier abspalten wollen und unsere kleine Clique machen. Aber das kennst du doch, wenn du so einen tollen Bait hast, aber keiner beißt so richtig an, dann musst du halt die Sachen nehmen, die überbleiben. Ja, aber auf jeden Fall hier, ne? Feminismus oder Schlägerei, ist das nicht ein bisschen zu krass? Und die Antwort lautet, haben wir uns ein Design mitgemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und dann hier Crash Override Network, schön. Ne? Zoe Quinn, Scheißbuch, schön. Das Internet als Ort für männliche Selbstbestätigung. Von Dudelbroschen und Feministen. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Gesellschaft von patriarchalen Strukturen geformt wird. Innerhalb feministischer Kreise, besonders im Internet, hat sich eine Art Mann formiert. Ja, das mit dem Schreiben, das üben wir nochmal. Wir sind nicht der originale Mann, wir sind Mann, wir sind Mensch nach Art Mann. Ja, so ja, wie bei den Lebensmitteln. Die bezeichnet wird, ja. Da hat sich eine Art Mensch formiert, die als, keine Ahnung, was bezeichnet wird. Und genau deshalb ist ihr Buch Crash Override, How I Sucked a Lot of Money Out of an Internet Scandal and the Fight Against Online Hate so wichtig. Ja, das Ding ist, ich habe ihr das Buch von Zoe tatsächlich gelesen und ich habe bei vielen Entschuldigungen an sie als Person habe ich oftmals das noch weggelächelt, wo ich mir dachte, das sind alles Unterstellungen für einen Charakter, was man nicht ganz so genau belegen kann. Aber als ich ihr Buch gelesen habe, dachte ich mir, oh Gott, das ist noch schlimmer, als ich dachte. Und ich habe das wirklich mitverfolgt. Aber das Buch selber, das ist noch, das fällt dir wie Schuppen von den Augen, so diese manipulative Art und Weise. Und dann halt noch ihr I miss Hell Dump a little, weißt, wo sie in Doxing Foren Leute gegrillt hat und dann schreibt sie später ein Buch, wo sie sich als Opfer inszeniert, aber auch noch irgendwie ein bisschen drauf eingeht, dass sie da vielleicht noch ein bisschen eine dunkle Vergangenheit hat, wo ich mir denke, ach komm schon, das ist so aber schlecht. Aber Abel, Feministin sein ist anstrengend. Ist anstrengend. Wir haben Monate, jahrelang haben wir umsonst Thread um Thread geschrieben, Abel. Genau. Wir müssen unbedingt darüber reden, dass Männer Abfall sind. Das ist so wichtig, weil wir sind ja die Guten, ne, fürs Gute. Und deswegen machen wir das halt. Für die Gleichberechtigung. Und dann auch gleich hier unten diese gewaltverherrlichende Pistole. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das sehen können, aber das macht mir schon ein bisschen Angst. Femizid, ja. Das ist jetzt mal wieder mein Part, wo ich sage, Femizid, wer hat dir ins Hirn geschissen? Halt's Maul, du Vollidiot, Femizid am Arsch. Das kann nicht sein. Femizid. Ja. Denken wir es auch immer. Dabei ist ja doch vor allem eines. Ein Mann, der Frauen ermordet, weil sie Frauen sind. Bist du noch ganz richtig in der Birne. Super. Das mit dem Femizid ist ja sogar eigentlich, wie wir es vorhin bei dem Psychological-Ding haben, ja eigentlich auch nicht mal ein Ding. Die sagen ja sogar, ja, Männer sind sogar mehr betroffen als Frauen in diesen bestimmten Sparten da. Ja, über ein Femizid kann man gar nicht reden. Man könnte eigentlich über einen, ja, was ist das, Manozid? Keine Ahnung. Also ich würde das natürlich nicht machen. Aber das würde der Realität näher kommen als ein Feminizid oder ein Femizid. Maskulizid. Ja, der Realität näher kommen, ja. Also, aber es ist immer lustig, wie getriggert du durch Femizid bist. Ja, ich finde es einfach unglaublich, wie man denken muss, um mit sowas anzukommen. Also ich komme da nicht klar drauf. Ja. Komm, lass uns noch auf die zweite Seite schauen. Es tut so schön weh. Hier gibt es noch eine Seite. Tatsache. Die habe ich mir selbst noch nicht angeguckt. Achso, ist noch eins. So fängt es an. Erst bist du Feministin, dann siehst du überall Femizid, dann bist du der Meinung, Männer are Trash. Und ich sehe schon weiße Männer, die den Zeigefinger ausstrecken und sagen, ich habe es doch gewusst. Ja. Gott, das ist so überflüssig, oder? Ja, sag bloß. Und du hast nicht oder Schläge, ihren Cookies zugestimmt. Das ist Cookie-Zeed hier. Das kann ich nicht. Tja. Nun, ich weiß nicht genau, warum die ein Tuch über den Mund Vielleicht hat das wieder was mit Red Dead Redemption 2 zu tun. Aber ja, naja. weil sie zum Schweigen gebracht werden von der Gesellschaft und den Strukturen und den Wahnvorstellungen, die auftreten, wenn man Antipsychotika nicht nimmt. Weißt du? Das ist eine fucking Mullbinde. Wenn du jemanden knebeln willst, dann. Was meinst du, das ist eine Mullbinde? Eine Mullbinde? Ist das der Tarek? Ja, das ist der Tarek. Ich mache jetzt mal keine Musik an, es sei denn, ihr wollt gerne. Nee. Das ist alles hier so unterstrichen. Auf jeden Fall geht es hier ums Thema Antifeminismus. Und Antifeminismus ist ganz pfui, hat der Tarek hier irgendwie herausgefunden. Weil da gibt es so eine Seite im Internet, die nennt sich Wikimania und die sagt böse Sachen gegen irgendwelche Aktivisten und so. Und diese Dame hier... Diese Dame hier ist Journalistin und ihr ahnt es ja nicht. Menschen gefallen ihre tollen feministischen Texte nicht. Die finden die nicht großartig. Es gibt überhaupt keine Grenzen für sehr viele Männer da draußen, sagt sie. Das ist Feministizid, der im Wort anfängt. Frauenverachtender Bullshit für alle öffentlich und frei zugänglich. Wir müssen dieses Internet wegmachen. Ja, auf jeden Fall sind sie alle stunning and brave, dass sie das aushalten. Auch die Katharina hier. Die Gudi Kada. Die war schon hart. Gut, die Kadaballe. Was soll jetzt hier? Die meisten Verfahren gegen Hass im Netz werden eingestellt. Können Sie nachvollziehen, dass sich Betroffene nicht ernst genommen fühlen? Da gibt es halt bestimmte Hürden. Also bis etwas eine Straftat ist, das liegt die Latte schon relativ hoch. Und es hat auch was damit zu tun, dass Strafrecht echt ein sehr, sehr... Hat sie gerade drum herum geredet, einfach zu sagen, viele Sachen werden abgeschmettert, weil es keine Begründung gibt. Es gibt kein Gesetz, das dir verbietet zu sagen... Feministinnen sind doof. Lippen ist erlaubt. Also, ich bin mal gutmütig, man könnte sogar sagen, hier, wenn sie ein bisschen ehrlicher wären, wären sie mir sympathischer. Sie könnten ja sagen, die meisten gerechtfertigten Anzeigen kommen nicht durch, weil die Täter nicht ermittelt werden können. Was ist denn gerechtfertigt? Der Standard unseres Gesetzes so hoch ist. Hallo, es gibt einen Grund, warum nicht alles strafbar ist. Es gibt einen Grund, warum es eine gewisse Mindesthöhe haben muss. Aber was natürlich auch wahr ist, ist, dass viele Sachen diesen gesetzlichen Standard, ob der jetzt gut ist oder nicht, können wir uns drüber streiten, erfüllen. Und das kann nicht verfolgt werden. Wenn sie sich darüber beschweren können, wäre es ehrlich, nur mal um Ehrlichkeit gegenüber dem zu stellen, was die hier machen. Also ursprünglich, was ich gesehen habe, haben die ein Zitat, wollten die verklagen. Und Wikimania hat irgendwie was zitiert und das meinten sie, wollten sie wegklagen. Und erstmal ist das ja nur ein Zitat und haben sie keine eigene Äußerung. Ne? Warum dann gegen den sozusagen und nicht gegen den Urheber des Zitats? Ja, und außerdem, das muss dann schon aber auch sehr schlimm sein und das war es nicht. Ne? Also überhaupt diese Art und Weise da sozusagen... da so Propaganda zu machen, dass die Leute sich gegenseitig verklagen oder so. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Kommt das von der Rechtsanwaltsgenossenschaft oder wie die heißen? Von denen, die wir gerade gesehen haben, ja, vom Juristenbund wahrscheinlich. Ja, schon möglich. Waffes Schwert ist und dass nicht alles, was sehr, sehr unangenehm ist, schon eine Straftat ist. Frauen sind wie skrupellose Soziopathen. Für den richtigen Geldbetrag tun sie alles. Vom schmutzigen Analsex für 50 Euro, den sie mit ihrem Beta-Freund niemals auch nur in Erwägung ziehen würden, bis zum hinterlistigen Giftmord. Also Hass im Netz ist ein ganz ernstes Problem. Das hat auch was damit zu tun, dass viele nicht mit Klarnamen unterwegs sind. Wir wollen wissen, wer steckt hinter den Seiten Wikimania und wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land? Ja, da haben sie wieder die Lieblingsfeinde vom Gunda-Werner-Institut da rausgesucht im Prinzip. Ne? Ja, also, den bösesten Fehler, den er machen kann, ein Impressumsfehler oder so. Ne? Ja, genau. Also die sind halt irgendwelche falschen Sachen da angegeben. Wahrscheinlich, ja. Ja, nochmal ein bisschen mehr von der Frau Barley. Anonym Hass verbreiten lässt. Wie kann es sein, dass die MacherInnen von Wikimania zum Beispiel bis heute noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurden? Also wenn die Straftaten begehen, dann werden sie zur Rechenschaft gezogen. Dann wird herausgefunden, wer dahinter steckt. Dafür gibt es auch staatsanwaltschaftliche Mittel. Und die Frage ist halt die Definition. Die müssen nachher dann die Richterinnen und Richter vornehmen. Ist das jetzt schon eine strafbare Beleidigung oder nicht? Da können wir jetzt von den Gesetzen her nicht mehr sehr viel tun. Was wir aber tun können, ist mehr Fortbildung. Das werden wir auch machen. Also, dass wir die Leute, die das zu beurteilen haben, auch nochmal zusätzlich sensibilisieren. Studien zeigen, dass die Gruppe... Das fand ich auch. Mit anderen Worten, weniger gesetzlicher Druck und mehr sozialer Druck, ja? Super. Ja, und vor allen Dingen, wir machen keine Gesetze, aber wir sagen den Richtern, dass sie mal irgendwie härter durchgreifen sollen, oder was? So, weil wir können eh keine neuen Gesetze machen, aber wir sagen den allen so, ja, und wenn du dann eine Frau da sitzen hast und die ganz doll weint, dann ist es Hass gewesen. Und ansonsten war es kein Hass, oder was? Ja, früher hieß das marxistisch-leninistische Schulung. Also in einem anderen Teil Deutschlands. Aber ich meine ja, recht klar ist das Erziehung, ne? Oder so, ja. Also wir brauchen da Ermittlungsbehörden, die spezialisiert sind. Wenn ich zum Beispiel anzeige, dass eine Mandantin von mir mit Vergewaltigungsandrohungen überschüttet wird, dann kommt das zu den Sexualdelikten. So, die behandeln aber sonst Sexualdelikte in der analogen Welt. Also so, die sind überhaupt nicht auf Netzkriminalität spezialisiert. Und dann dauert das an. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Erstmal Idioten, die sowas machen, natürlich. Ja, aber da ist halt wirklich der Unterschied. Wenn dir jemand gegenübersteht und dich bedroht oder jemand das im Internet macht oder anonym oder sonst was, das ist ja aber auch der Punkt. Wenn jemand bedroht wird und dann hat man einen Verdacht, dass es eine ernsthafte Drohung ist, dann ist der gesetzliche Standard doch auch so, dass die Polizei einschreiten kann. Also ist das Problem ja eigentlich, es ist ein absolutes Scheinproblem. Was ist das nicht auch genau das, was sie jetzt haben wollten mit dem neuen Sexualstrafrecht, dass diese ganzen Beleidigungen alle da landen bei den Herrschaften, die sich mit Sexualstrafkram befassen und nicht mehr bei Beleidigungen oder so? Das ist doch im Prinzip, was sie haben wollten. Nein, das glaube ich noch nicht, aber. Ja. Was ja, glaube ich, da auch nicht. Das einzige Problem, was sie haben, sozusagen, ist, dass man eben nicht identifizierbar ist und dass man im Zweifel sagen kann, ja, war ich jetzt nicht an dem Rechner oder so. Ja, das ist auch der Punkt, wenn wirklich was Gerechtfertigtes mal ist, weil manche Sachen sind ja auch gerechtfertigt zur Anzeige zu bringen, dann wird es meistens nicht ermittelt. Aber nochmal, den Punkt bringen die hier nicht, weil die sind einfach leider nicht ehrlich. Schade. Ja, aber ich meine, das sollte alles so lange und dann werden die Verfahren eigentlich immer eingestellt. Also da muss man, ich glaube, man muss unbedingt Sonderdezernate schaffen. Müsste nicht auch die Polizei... Sonderdezernat, Leute sind frech zu mir im Internet. Polizei in puncto Hass im Netz noch besser geschult werden. Ich habe jetzt auch selbst das Problem gehabt, ich wurde gehackt, mein Ausweis wurde auf Twitter veröffentlicht. Ich habe letztens nochmal eine E-Mail geschickt an den Beamten und es kam halt nicht zurück. Das dürfte auf keinen Fall sein. Man muss aber dazu sagen, es ist echt irre, irre viel mehr geworden. Also wenn ich mir angucke, wie viel... Ich glaube, der Tarek hat gerade das Leiden von Frauen hier ausgeblendet, würde ich mal sagen, oder? Das ist aber toxische Männlichkeit, also bitte. An einem Tag man eigentlich verfolgt. Das ist doch irre viel mehr schlimmer, das Leiden von Frauen. Ja, meine ich doch. Irre viel schlimmer. Das will ich doch damit sagen. Das irre Frauengesetz oder so. Also irre Frauengesetz. Das irre Franziska Giffey-Gesetz. Ja. Machen wir es so wie in Amerika, ja, da ist es ja auch üblich, dass irgendwie die Nachnamen von den Leuten auf irgendwelchen Gesetzen draufstehen. Ja. So, und dann gibt es dann da auch so wie Dodd-Frank oder so, gibt es dann halt die... Das Giffey-Gesetz für einfache Sprache. Ja. Folgen müsste, nur das, was ich so sehe, ne, wenn ich mal durch meinen Account so durchgehe. Also das ist schon echt gewaltig. Wer hast denn... Dann hör halt auf, diesen SPD-Leuten zu folgen. Ja, dann geht's doch besser. Ja, vor allem dieser Stegner, das ist ja toxische Maskulinität pur. Ja, ich glaube, an dieser Stelle können wir es auch beenden. Aber Jäger und Sammler sind nur noch irgendwie auf Facebook unterwegs, ne? YouTube haben sie sich verabschiedet. Ja, eben, weil da haben sie auch nur negativen Kram gekriegt. Und auf Facebook können sie alles weglöschen, was ihnen nicht passt. So. Und die Aufrufzahlen sind ja auch viel höher, weil jeder, der dran vorbeiscrollt, da haben ja schon mehrere Leute darauf hingewiesen, wird er direkt als angeguckt, gewertet. Also wenn das irgendjemand jetzt teilt, und ich habe das von 3-4 Leuten bei mir in meine Timeline gespült bekommen, dann ist das ja 3-4 Mal dann wie angeguckt, wenn ich jedes Mal, wenn ich da dran vorbeiscrolle. No joke, UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women, just selected Yemen, ranked as the worst country in the world on gender inequality, 149th out of 149 to be Vice President of its Executive Board. Also UN Stelle für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit hat Yemen jetzt als Vizepräsidenten und in der Executive Board und ist im Ranking nicht unbedingt weit oben, so an letzter Stelle. Ist irgendwie interessant. So, also ich würde da echt gerne Mäuschen spielen, was dann da besprochen wird. Also neulich habe ich ein Buch von einem Mädchen aus Jemen gelesen, was mit 9 weggeheiratet worden ist, mit auch Ehe vollzogen und so, was einen ziemlich wütend macht, wenn man das so liest und sich das umführt, wie das halt woanders läuft. Und das Interessante war, dass halt auch in der Hauptstadt das mit der Kinderehe gar nicht mehr so das Thema ist, dass es halt eher in der ländlichen Region der Fall ist und wie die halt ihre Probleme haben, sozusagen geltendes Recht durchzusetzen, weil eigentlich ist es in Jemen auch nicht der Fall, dass halt Minderjährige verheiratet werden sollen, aber es passiert halt trotzdem noch oft und irgendwie habe ich da, das Buch heißt My Name is Nujot, Nimrod. Müsste ich raussuchen. Schreibe ich nachher in die Kommentare. Was man dabei ganz ausblenden muss auch, ist ja, dass da gerade Krieg herrscht. Also warum setzt sich jemanden aus einem Land, wo es viel Wichtigeres zu tun gibt jetzt gerade, als sich das kostet ja Geld, das kostet ja Personal, das kostet ja alles Mögliche. Und es wäre, glaube ich, besser angelegt, irgendwie dem Land zu helfen. Das ist doch Quatsch. Das Buch heißt I'm Nujut, Age 10 and Divorce. Was, Single Schicksalsstory ist das Einzelschicksal, aber es ist halt irgendwie, Du kannst einfach nur den Kopf schütteln. Plus das, was Mars gesagt hat. Da haben die nicht andere Probleme. Aber ich sehe, es ist natürlich PR-mäßig sehr unvorteilhaft, aber ich muss das Ganze doch jetzt leider etwas relativieren. Sonst schreit wieder irgendwer in den Kommentaren Lügenaffen, Lügenaffen. Und zwar ist das so, bei den UN Women erstmal geht es hier um den Vizepräsidenten, nicht um den Präsidenten. Und dann geht es um ein Mitglied von einem Executive Board. Ja, und in diesem Executive Board sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, über 30 verschiedene Länder drin. Also um das Ganze mal so ein bisschen zu relativieren. Und die Chefin der ganzen Sache ist eine Dame, die heißt Fumzile Miyambo Ngcheka. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die ist aus Südafrika. Die kenne ich. Was für Fungizide? Ja, also nur um das Ganze, also natürlich ist es ein sehr schlechtes Zeichen. Ich fand es ein viel schlimmeres Zeichen, als Saudi-Arabien wirklich den Vorsitz bekommen hat, den Hauptvorsitz über das Menschenrechtskomitee. Natürlich sollte, also der Jemen, ist es eine Tragödie, was da passiert, und es wird viel zu wenig darüber berichtet. Ja, aber wir sprechen es ja hier immer mal wieder an. Aber in diesem Fall möchte ich doch jetzt mal sagen, ja. So schlimm ist das Ganze gar nicht, ja. Einer von 30. Ja, du mit deiner Zurückruderei, hier kommt gar kein Outrage auf. So nicht. Wir brauchen ein monisches. Andere Debatte, ne? Wir brauchen ein schwarz-weiß Weltbild hier. Sonst wird das nichts. Nee, Quatsch. Im nächsten Artikel haben wir zusammengestellt bekommen von der Z. Diese 10 Feministinnen müssen wir kennen. Und ich fand das ganz interessant, weil ich ein paar auf der Liste tatsächlich nicht kannte. Ein paar, also 2. Aber ich fand es ganz interessant, weil du musst deinen Verein kennen und wenn ihr feministische Literatur lesen wollt, ist dieser Artikel hier ein, ja, ein Einstiegsvehikel, wo ihr dann zumindest mal ein paar Namen habt, die innerhalb der feministischen Bewegung viele große Wellen geschlagen haben und wo ihr euch ein Buch rauspicken könnt, wenn ihr sozusagen wissen wollt, was der Feind denkt. Ja, das war's auch schon. Hier die Grafik, die finde ich einfach nur interessant. Ich würde gerne eine Grafik für Deutschland haben, nicht nur für die Schweiz, aber ich wusste nicht, wo ich suchen kann. Und wenn einer von unseren Zuhörern, Zuschauern uns eine ähnliche Grafik finden könnte, das wäre klasse. Das abgebildete Gesundheitskosten nach Altersklasse und Geschlecht 2015. Und man sieht, dass Männer weniger Kosten verursachen als Frauen. Und ich fand das ganz interessant. Und ich hatte schon mal was Ähnliches auf Deutschland gelesen, aber ich finde partout die Quelle nicht mehr. Und ohne ordentliche Quelle ist jede Behauptung unsinnig. Ohne Quelle gibt es keine Behauptung. Am schönsten finde ich diesen glatten Abfall hinten hinter 75. Bock, bock, bock, bock, bock. Tja, findet euch. Mit den Männern, oder wie? Ja, ihr seid früher dran, Männer. Ja, die Kosten sind enorm für alte Leute, ja. Das ist in der Tat so. Früher hat man die ein Arzt muss 7.500 Euro zahlen. Das hört sich irgendwie wenig an. Früher hat man die alten Leute auch einfach in die Serengeti rausgeschickt. Und die wurden hier alte Leute beschnitten? Nee, worum geht's hier? Drei Kinder waren das, glaube ich. Und da mussten dann pro Kind im Prinzip 2.500 Euro bezahlt werden. Ja, und was, wie sind die misslungen, die Beschneidung? Ich meine, da ist doch mit 2.500 Euro, wenn da irgendwelche bleibenden Schäden sind, das ist ja wohl lächerlich. Steht da was drin, ob da bleibende Schäden? Schneidemethode also, mit Strom. Passiert und ein 34-jähriger Arzt war es wohl. Mehr sehe ich jetzt noch nicht. Verbrennungen. Okay. Verbrennungen. Der Richter sprach von einem Absurditätenkabinett. Und das im Zusammenhang mit einer Arztpraxis für Beschneidung. Also nochmal, worum geht es hier genau? Ein paar mehr Details bitte. Wer hat den eingereicht? Stille. Was? Achso, ich habe mich gefragt, was er denn bestraft hat. Jetzt die Körperverletzung oder was ist denn da wohl? Ja, fahrlässige Körperverletzung. Okay. Von drei Anwälten verteidigt. Na dann. Gut, ja, aber die Arbeitsmethode mit Strom wurde eingesetzt. Also das hört sich wirklich martialisch an. Ja. Ja, das war ein Fuscher einfach. Punkt, so wie es aussieht. Ja, genau. Das steht ja nur, dass das nicht. Oder dass nach gesetzlicher Methode gemacht werden muss und nach medizinisch bester Methode oder so. Und das ist ja wohl nicht erfolgt. Ja? Also was für Leute. Ja, Kinder. Ich kann an Mike Pence denken und seine Elektroschocks. Ja, aber wenigstens sieht es aus, als wären keine bleibenden Schäden dabei umgekommen. Ne? Das ist ja schon mal das Wichtigste, dass den Kindern gut geht. Ja. Ja, hier haben wir eine Übersicht über, das ist ein Blogbeitrag, der beschäftigt sich damit, inwieweit der Status, ob man verheiratet ist oder nicht, etwas mit dem Gender Wage Gap zu tun hat. Wer hätte es gedacht? Und hier sind sehr viele Daten aufbereitet für Amerika. Und ich meine, in den Proportionen verhält es sich ja ähnlich auch hier bei uns. Und es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Informationen, sehr viele Grafiken. Und um das Ganze einmal zusammenzufassen, so solange es Frauen gibt, die sich freiwillig verheiraten und freiwillig zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern, solange wird das mit dem Wage Gap halt auch so bleiben. Da hat Judith Butler mal was dazu gesagt. diskriminiert wurde. Wir reden hier halt wirklich über eine einstellige Prozentzahl. Aber das wird im Durchschnitt einfach so bleiben. Es sei denn, wirklich alle Frauen sagen, nein, ich bleibe nicht zu Hause und kümmere mich um die Kinder. Ne? Das hat Judith Butler mal anmerken lassen, dass es halt nicht der Fall sein dürfte, dass Frauen sich entscheiden dürften, zu Hause zu bleiben. Darum ging es ja mal. Das hat sie mal in einem Interview fallen lassen als Satz. Da wird doch auch schon wieder die komplette Dissonanz der Linken und dieser ganzen Butler-Blase praktisch klar, weil was will die Butler denn anderes, als dass 100% der Menschen zur Produktion zur Verfügung stehen im Endeffekt. Was mir bei dieser ganzen Diskussion immer so ein bisschen, es gab ja früher mal den Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Ja, und in vielen Ehen ist es halt, es ist jetzt auch nicht unüblich, dass der Mann vielleicht, wenn er eine exponierte Position hat, dass die Frau dann ihm auch ein bisschen zuarbeitet oder ihn entlastet, auch arbeitstechnisch oder sowas, und ihre eigene Karriere dafür zurückstellt. Und der Mann vielleicht deswegen auch einen Vorteil hat gegenüber anderen Männern und nur deswegen auch so eine gute Karriere machen kann. Aber gut, das ist, wollte ich einfach nur mal als Gedanken in den Raum schmeißen. Ja, das kann auch sein. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt hier sieht, ich meine, wenn man sich diese ganzen Sachen immer so anhören könnte, müsste man ja meinen, dieses Kinderhaben ist so ein Klotz am Bein, dass die Frauen da irgendwie überhaupt nichts mehr abkriegen. Und ich meine, man sieht das ja hier. Im Prinzip ist es immer noch ein Trend nach oben. Das wird sicherlich auch altersbedingt alles sein, dass natürlich dann die jungen Leute halt eben noch nicht verheiratet sind, die älteren Leute dann halt verheiratet sind, keine Kinder haben. Und dass es deswegen halt diesen Aufwärtstrend da auf jeden Fall gibt. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass der jetzt irgendwie dann gebrochen wäre durch, nur der Abstand ist dann halt größer zu den Männern. Aber das ist ja auch wieder so dieses Ding. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass man da meistens halt eben Leute vergleicht, die im gleichen verdammten Haushalt leben und die dann irgendwie so gegeneinander rechnet, als wären die wirtschaftliche Konkurrenten oder so. Wichtig ist, das ist was mir da der hier drunter steht. But we also found that married fathers work even more than other men, while married mothers work less than married women without kids. Ach was. Also das auch ist klar, dass ein Teil der Arbeitskraft abfließt, sobald du Kinder hast, einfach. Ja? Weil du einfach mehr tun musst, weil du mehr Leute am Tisch sitzen hast, die keine Miete zahlen. Punkt. Ja, und es gibt da ja immer das Argument so, ja, wir müssen irgendwie einen fiktiven Wert für die Haushaltsarbeitszeit oder sonstige Arbeitszeit in der Familie irgendwie, und da müssen wir dann, das müssen wir in die Zahlen einfließen lassen. Und das ist einfach wirklich nicht sinnvoll, weil das ist die Bewältigung des Alltags, die halt jede Familie für sich arrangieren muss. Aber gut, der Begriff Familie ist ja auch schon umstritten. Ja, das ist mit der Familie ist halt auch so ein Ding, das ist doch auch so, wenn dann eine Person arbeiten geht, das ist doch dann nicht so, dass der arbeitende Mensch dann alleine in Urlaub geht und der Rest der Familie sagt, ja, ihr geht nicht arbeiten, ihr dürft jetzt nicht mit. Weißt du, mich regt das immer wahnsinnig auf, wenn du dann dir eine einzelne Familie anguckst, ja, das ist ein Team, die kämpfen nicht gegeneinander, die arrangieren sich miteinander, die planen ein bisschen die Karriere, die Zukunft, und dann unterstützt man den Partner, dass er sich mehr anstrengt auf der Arbeit, dass er Fortbildung macht, dass er länger arbeiten tut, geht dann weniger in Bars, arbeitet ein bisschen länger, und dann ist der Partner zu Hause, guckt nach dem Kind. Das sind eigentlich keine wirklich neuen Dinge, sondern einfach nur neu für Soziologen, die irgendwie nicht in der Lage sind, Realität sich richtig anzugucken. Familie ist Teamarbeit, nicht gegeneinander. Ursachen dafür, dass es dann hinterher irgendwie schlechter ist. Also vor allem, wenn dann Trennungen eben passieren. Dann gibt es ja ganz andere Aufteilungen, beziehungsweise dann kommt da eben die Auswirkungen dieser Umstände eben zu tragen. Ne? Also klar haben dann natürlich Frauen, wenn die alleine sind und Ewigkeiten nichts eingezahlt haben, in so einer Rentenkasse, auch eine dünne Rente. Das ist irgendwie auch normal. Ne? Und wenn die lange getrennt sind, dann hat er auch ja auf, also während einer Alleinezeit, während einer Singlezeit irgendwie mehr eingezahlt. Das ist ja auch in Ordnung, dass er mehr kriegt. Also ich sehe es eben noch nicht so, die Ungerechtigkeit. Es ist natürlich eine Ungleichheit, die entsteht. Und da kennst du ja das Spiel. Das darf nicht sein. Ne? Ergebnis Ungleichheit. Ja, dieser Student, der hat den Bundestagsabgeordneten, und zwar allen, wohl geschrieben, und zwar unter zwei Namen. Ich weiß gar nicht genau, was er wollte, ist irgendwie auch irrelevant. Er wollte nur checken, ob er Antworten kriegt und wie viele und von wem. Und zwar hat er die doppelt geschickt, im Prinzip die Anfragen, einmal als Timo Meyer oder sowas und einmal als Dennis Yüksel, eben als ausländische, mit einem ausländischen Namen. Und hat da eben eigentlich von allen auch schlechtere Ergebnisse gekriegt, nur bei den Grünen, glaube ich, die haben ihm sogar als Yüksel mehr Antworten geschickt. Und die AfD hatte eben ganz besonders wenige an den Ausländer zurückgeschickt. Das war eigentlich scheinbar nicht so wichtig, war dann sozusagen die Erkenntnis. Ja, vielleicht eine Erkenntnis, die auf der Hand lag, aber ja, jetzt eben auch mal nachgewiesen wurde. Ja. Aber wo du vorhin meintest, das wäre ja egal, was er denen geschrieben hat. Ich finde das eigentlich gar nicht so egal. Das steht hier nicht drin, aber das würde mich ehrlich gesagt mal interessieren, weil ich meine, der kann ja wohl kaum das Gleiche dann da irgendwie dahin geschrieben haben, weil das wäre ja dann wohl aufgefallen. Doch, genau. Dass er irgendwie was zu einem ganz anderen Thema gefragt hat oder so, einfach um zu checken, ob er jetzt auf den Namen eine unterschiedliche Reaktion kriegt. Ne? Ja, also das wäre auf jeden Fall ganz entscheidend, wie da so die Methode gewesen ist. Weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen, ja, entweder zwei unterschiedliche Themen irgendwie waren oder irgendwie, ne, oder vielleicht sogar auch er quasi darauf spekulierte, dass er es kriegt und den auch den verschiedenen Fraktionen unterschiedliche Sachen geschickt hat oder so. Mich interessiert ja auch die Form und die Art und Weise des Inhaltes, ja, weil wir hatten ja schon verschiedene Sachen, ich glaube im Bewerbungskontext, dass Bewerbungen mit ausländischen Namen geschrieben wurden. Allerdings waren die Lebensläufe nicht identisch. Ja, und teilweise konnte man an den Lebensläufen dann schon eher verstehen, warum die Leute dann eher nicht genommen wurden als andere Leute. Und das lag nicht unbedingt am Namen. Das würde mich interessieren, hat er explizit geschrieben, dass es konkret der gleiche Inhalt war? Nein, oder steht nichts mehr drin. Die beziehen sich hier nur auf die Namen und behaupten dann halt, das wäre halt ein Unterschied mit den Namen gewesen. Ja, genau. Wie gesagt, in der Vergangenheit bei solchen Sachen ist mir das aufgefallen, wenn man sich die Methodologie anguckt, dass da doch so ein bisschen rumgeschraubt wurde. Ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber da würde ich doch gerne sehen, wie diese Briefe aussehen. Ist ja richtig, ist ja passiert. Ich kann mich auch erinnern an diese Sache mit dem Bewerbungsschreiben und so, dass sie dann doch nicht so identisch waren, wie sie gesagt haben und so. Weiß ich auch noch. Da war jetzt in dem Fall von 5 Jahre Führungserfahrung oder 5 Jahre irgendwo in einem Schnellrestaurant gearbeitet hat. Ja, 5 Jahre. Die solche Sachen waren da teilweise unterschiedlich, also bitte. Ja, hier haben wir mal wieder einen der Auswüchse der Campus-Krise oder wie auch immer man das nennen will in Amerika. An der University of Georgia hat, was ist TA? Ist das ein Teaching Assistant? Nee. Keine Ahnung, TA. Irami Osei Frimpong hat gesagt, some white people may have to die for black communities to be made whole in the struggle to advance to freedom. Läuft! Rassenkrieg jetzt! Intersektionale Freiheitskämpfer zu den Waffen. Killing some white people isn't genocide. It's killing some white people. We had to kill some white people to get out of slavery. Maybe if we'd killed more during 20th century, we would still wouldn't talk about racialized voter disenfranchisement and housing, education and employment discrimination. This should not be controversial. Also es wäre alles besser gewesen, hätte man im 20. Jahrhundert mehr Weiße umgebracht. Hot Take, ja, kann man die jetzt Rassenkriegsadvokaten nennen? Ist das dann der richtige Begriff? Meine Fresse, Alter. Und dann auch noch dieses Bild von dem Eduardo Neres. Das schickt mich noch viel mehr. Fighting white people is a skill. You have to get used to fighting white people. It takes practice. Blacks kill blacks because they have never been trained to kill whites. Aber die wurden trainiert, um andere Schwarze zu töten, oder was? Ja, von dem unsichtbaren System der weißen Vorherrschaft natürlich. Also. Last semester at a Young Democrats meeting, Frimpong compared Southern whites in America to sociopaths and autistic kids. In November, he called for the Democrats to wage war on the white electorate and wrote that white institutions that make crappy white people, such as churches, schools and families, must be dismantled. Facebook hat ihn dafür zeitweise gesperrt. Nein, aber die Universität sieht keinen Handlungsbedarf. Das nur so am Rande. Ah, warum haben voll gut. Schmerzen? Diversität ist Stärke. Ich wollte nur triggern. So. Ja, es gibt eine Webseite. Also es gibt eine Webseite, die hat eine Umfrage gemacht. Ist auch eine sehr schöne Umfrage. Ich weiß nicht, ob die noch kommt. Ansonsten verlinke ich die. Da sind sehr, auch wieder sehr viele Statistiken aufbereitet. Und die haben auch 1000 Jugendliche befragt oder 1000 14- bis 40-Jährige, irgendwie sowas. Also auch eine relativ solide Datenbasis, in Anführungszeichen, sag ich mal. Keine mit 10 Teilnehmern oder so. Und es geht um Cultural Appropriation. Vorweg gesagt, bevor ich auf den Artikel hier eingehe, es gibt eine große Begriffsverwirrung, weil im Endeffekt Cultural Appropriation unterschiedlich definiert wird von den Leuten. Also den Teilnehmern war nicht so ganz klar, ja, wie soll ich denn Cultural Appropriation überhaupt definieren? Und es hat sich quasi so in drei Lager gespalten. Die einen sagen so, ja, es ist einfach nur, es ist total harmlos. Das andere ist so, ja, man übernimmt die guten Sachen und macht das in einem positiven Licht. Und das andere ist so, ja, man darf das nur machen, wenn man den kulturellen Hintergrund komplett versteht und ansonsten ist es beleidigend oder es könnte beleidigend sein. Das Argument, was man ja auch öfter hört. Das hat zur Folge, dass, wer hätte es gedacht, ungefähr ein Drittel der ganzen Jugendlichen jetzt halt auch vor solchen Sachen zurückschrecken wie Kostümen oder fremden Essen oder solchen Sachen, weil sie halt Cultural Appropriation befürchten, weil sie befürchten, dass Leute sie darauf hinweisen oder weil sie sich halt selber zurechtweisen. Es geht auch um so Sachen wie, wenn man Essen zubereitet, ja, wenn man ein Essen aus einem anderen Kulturkreis zubereitet, so sollte man das machen oder ist das schon Cultural Appropriation? So weit hinein in den privaten Bereich geht es schon. Bei einem Viertel bis einem Drittel der Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Und sehr viele andere Details wurden in der Umfrage auch noch besprochen. Wie gesagt, ich verlinke die nochmal. Da kann man sich auch nochmal durchscrollen. Einfach ein paar interessante Details. Hier in dem Artikel fordert ein Intellektueller aus Afrika, dass wir den Kolonialismus wieder aufnehmen sollen, weil es mit der Unabhängigkeit gar nicht so gut funktioniert hat. Und natürlich wünscht er sich keine Ausbeutung mehr innerhalb der Kolonialisierung, aber das, was der weiße Mann geschaffen hat, war gar nicht so schlecht, schreibt er ja so. Ist aber auch schon ein älterer Artikel aus 2013. Ich fand die Überschrift nur ganz interessant, Rekolonialisierung. Hier der Artikel, das ist ein Interview von Robin DiAngelo, die gute Frau, die wurde auch von der war das Zeit Campus interviewt. Robin DiAngelo ist eine Soziologin, die hat ein Buch geschrieben, White Fragility. Das dreht sich da um Intersektionalität und auch hier in dem Artikel bringt sie einige vor, die sie halt in ihrem Buch auch schon klar abgestreckt hat. Und in dem Buch geht sie halt von so Ideen aus wie natürlich Kimberly Crenshaw, Intersektionalität und Transphobia, Ableism, Sexism, Heterosexism, etc. Das Ding ist aber auch, dass sie so Sachen schreibt wie, dass eine weiße Identität zu haben, dass man es gar nicht undoing, also you can undo your white identity, das heißt, du wirst immer weiß sein und Weisheit als Identität ist immer in Unterdrückung verwurzelt. Und innerhalb der Kultur ist die Unterdrückung so stark verwurzelt, dass man das nur sehr schwer aus der Kultur rausbringen kann und sowas wie zum Beispiel nicht immer Rasse zu sehen, also Colorblindness ist rassistisch, Like Diversity ist im Grunde auch rassistisch und selbst auch in den 60er Jahren gegen die Segregation marschiert zu haben, ist auch rassistisch und generell sind weiße Menschen immer rassistisch und ja, ihr Konzept von weißer Vorherrschaft hat schon so religiöse Züge, also es ist so die Urschuld, die Ursünde und die ist weiß und im Grunde ja, ich weiß ich, Rassenkriegsadvokatin, kannst du sagen, wenn du ihr Buch liest, so dass es einfach nur richtig hart SJW-Geschwätz von oben bis unten. Und ich finde es halt total interessant, wenn du dir halt auf Wikipedia ihre Seite anguckst. Sie kommt aus der Multikulturalismus-Ecke und ihr PhD-Committee was chaired by James A. Banks, das war ein Erzieher aus dem Multikulturalismus. Also der hat viele Bücher darüber geschrieben, wie man an der Universität multikulturelle Erziehung umsetzen kann, wie zum Beispiel Cultural Diversity in Education, Foundations, Curriculum and Teaching, Multicultural Education, Ethics, Issues and Perspectives. Und das Ding ist sozusagen, dieses ganze Ressortiment, was sie raushaut, liegt im Herzen von einem SJW-Kram und diese multikulturelle Erziehung, die Vorbereitung zu dem, was wir jetzt als SJWs haben, das gibt es halt auch schon seit den 80ern und 90ern und das ist halt eine jahrzehntealte Bewegung, die man als Bildungsreform gestartet ist und sozusagen SJWs, die gibt es nicht seit 5 Jahren oder seit 8 Jahren oder seit 3, sondern das ist jahrzehntelang am Kochen, dass es diese Bewegung gibt und ist auf jeden Fall interessant. Also wenn ihr ein gutes SJW-Buch lesen wollt, in Anführungszeichen gutes zum Outrage sein, White Fragility. Und hier habt ihr nochmal ein Interview von ihr und in den deutschen Kontext kann man das nur schwer übersetzen, so, was sie so schreibt, aber es kommt auch langsam nach Deutschland und hier wird halt die Mesut Özil-Debatte da auch nochmal genommen. Also, ja. Auch der Begriff des Weißen hat sich hier noch nicht durchgesetzt. Ne? Allmann ist immer noch so ein bisschen mehr. Naja, wir hatten auch schon oft genug die alten weißen Männer und weiße Heterosexuelle und bla bla bla. Also das ist hier auch schon fest verankert, würde ich sagen. Ach, Verzeihung, ich war kurz stumm geschaltet. Words that hurt. Hier haben wir von der University Davis von der LGBTQIA Resource Center eine kleine Übersicht über Sachen, die man besser nicht sagen sollte, weil die halt beleidigend sind für Leute, die sich identifizieren als was auch immer. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da siehst du bestimmte Begriffe. Das ist relativ selbsterklärend. Das kann man dann auch aufklappen. Da gibt es immer eine kleine Erklärung dafür. Das sind gar nicht so viele. Es gibt auch eine Infografik dafür, aber die ist ein bisschen zu kompliziert. Ja, da sieht man schon. Ich meine, ich denke mal, sowas wie Bitch kann man ja nachvollziehen, dass das beleidigend ist. Ja, das nächste wäre Ghetto, Ratchet. Ja, also das, wenn man sagt, jemand ist Ghetto, dann hat das halt die Implikation, dass jemand so ein Gangster ist. Ich meine, da kann man sich auch was drunter vorstellen. Und, in the Ghetto. Ich sag mal, wenn man sich manche Gangster-Rapper anguckt, ich denke mal, die meisten würden Ghetto sogar eher als Kompliment ansehen, wenn die so drauf sind. Interessant ist Illegal Alien. Das ist ja ein technischer Begriff. Ich meine, aus welcher Ecke das kommt, kann man sich ja vorstellen. Ne? No Homo. Sollte man auch nicht sagen. Illegal Alien ist übrigens auch ein cooler Song von Genesis. Ja, ich glaube, bei No Homo war die Beschreibung auch ganz cool. Kannst du da, geht das auf im Archiv, wenn du draufklickst? Genau. Stresses the speaker's heterosexuality, masculinity and or other traits to avoid being perceived as LGBTQIA. Goes to great lengths to avoid association with anything queer. Reinforces that to be LGBTQIAPPAWI is bad. Moment mal. Das reinforced nur, dass derjenige nicht als LGBT-Dingenskirchen gesehen werden will. Das enforced nicht, dass das schlecht ist. Das kommt doch auch völlig auf Setting an. Das ist so, Martin, könnte ich echt abknutschen, no homo. Ja. Retarded, lame, crazy and dumb. Ja, Entschuldigung. Ach du meine Güte, echt. Retarded, lame, crazy and dumb. Ja, wie soll ich die Leute denn dann nennen? Aktivisten. Ach so. Ja, es gab auch bisexual people just want straight privilege. Das ist, das im Alltag sagt man sich das wohl so gegenseitig in Amerika. Ne? Oh. Oder bisexuality doesn't really exist. People are just gay or straight. Genau. Ja. Using the wrong pronouns or making assumptions about others' gender identities. Oh Gott. Tja, da haben wir natürlich auch Deadnaming. Was ist dein echter Name? Der Name, mit dem du geboren wurdest? Halt für wo kommst du wirklich her? Wo kommst du wirklich her? Genau, wo kommst du her? Ugly. Um LGBTQIAP, W, LMNOP. Ne? Am ja, perfidesten finde ich das. Ich bin gerade so fett. Was heißt das? Ich bin gerade so fett? Keine Ahnung. Ich finde das perfideste. Das ist das allerböseste. I'm being such a fat ass, I'm being so fat right now. Genau. Da ist also jemand, der sich nicht wohlfühlt mit seinem Leben. Aber er soll das auf keinen Fall kommunizieren, damit andere Leute um ihn herum nicht auch darüber nachdenken. Oh Gott, ey. Ihr seid so kaputt. Ihr seid so kaputt. Gedanken sind schädlich. Also implies that there is an acceptable amount of food to eat and anything more is disgusting. Das ist doch völliger Quatsch. Ihr baut euch einen Strom an nach dem anderen. Fat people are gluttonous. Are fat because they have no restraint around food. Ja, aber Entschuldigung, Amerika ist das beste Beispiel dafür, dass man fett wird, wenn man keine Selbstbeherrschung rund um Essen zeigt und nicht darauf aufpasst. Ich meine, oh. Das ist auch geil. You guys, also ihr, ihr Leute, erases the identities of people who are in the room. Also alle werden ausgelöscht. Generalizing. Jetzt kann ich das gar nicht lesen. A group of people to be masculine. Also, ja, das hatten wir ja bei diesem Video mit dem Mam-Typen. Oder mit der Mam, Tiffany hieß die sogar. Es ist lustig, dass sie Tiffany hieß, die in dem Videospielladen darauf bestanden hat, nicht als Mann angesprochen zu werden. Ja. Und dann toxischer Maskulinität den Spieleladen demoliert. Ja, und that hoe over there, also Thought, ist auch dabei. Das sollte man ja mittlerweile auch kennen. Ja, das ist mal eine gute Nachricht. Und zwar Artikel 11, Artikel 13 von der Copyright-Richtlinie. Da gibt es jetzt Uneinigkeit und es gibt verschiedene Länder, die sich jetzt nicht auf einen Gesetzestext im Endeffekt einigen können. Grundkonsens ist immer noch, wir wollen es machen, aber die können sich halt nicht auf einen Text einigen und ein paar Formulierungen sind unter anderem auch den deutschen Repräsentanten doch nicht mehr so ganz angenehm. Ja, und was auch sehr überraschend ist, dass sogar einige Leute, die von dieser Copyright-Richtlinie profitieren würden, also bestimmte Unternehmen, ich gehe mal davon aus, Bertelsmann wird eins von den Unternehmen sein, dass die auch nicht mehr so pushen, sage ich mal, dass es umgesetzt wird. Ja, und im Endeffekt Deutschland, Belgien, Holland, Finnland, Slowenien, Italien, Polen, Schweden, Kroatien, Luxemburg und Portugal, die haben das jetzt blockiert. Die anderen sind weiterhin an Bord. Mal gucken, was passiert. So wie der aktuelle Stand ist, wird es wahrscheinlich im Mai nicht umgesetzt werden können. Es sei denn, die einigen sich jetzt ganz schnell doch noch. Aber an sich positive Nachrichten. Armageddon wird weiter nach hinten verschoben. Ja, und die hat ein Online-Journalist auch aus dem Comics- und Gamergate-Umfeld hat mal gefragt, ob, wenn halt Artikel 13, Artikel 11 durchkommen sollte, ob Großbritannien halt auch noch betroffen ist. Und YouTube hat halt gesagt so, ja, wenn Brexit passiert, nachdem der Artikel in Effekt kommt in Europa, dann könnten Leute in England keine bestimmte Videos vielleicht nicht mehr sehen und bestimmte Videos wahrscheinlich nicht mehr hochladen. Und ja, das impliziert ja im Endeffekt, dass alle anderen, dass das auch alle anderen Leute in Europa betrifft. Ja, also das, ich meine, ja, also hier hat YouTube im Endeffekt gesagt, so ja, Benutzer und Videoersteller in Europa, ich übersetze das jetzt, also ich verändere das mal so ein bisschen, für die könnten bestimmte Videos wahrscheinlich nicht mehr hochladen und bestimmte Videos nicht mehr angucken. So, ja, also fand ich eine sehr interessante, krasse Aussage von denen, das einfach so zu sagen. Ja, also wobei das natürlich sperren. Wobei das natürlich von denen auch, ja, die sind ja dagegen, ne? Das muss man ja auch nicht vergessen. Und es ist halt die Frage, ob sie jetzt nur quasi das Worst-Case-Szenario da malen, um am besten damit ja, dagegen vorgehen zu können, oder ob da jetzt wirklich irgendwas schon konkret dahinter steckt. Also ich würde mal eher auf Ersteres tippen. Ja, also nochmal, hier geht es um Großbritannien, aber es wird gesagt, wenn Großbritannien vorher austritt, werden sie davon nicht betroffen. Und betroffen sein heißt, man kann bestimmte Videos nicht angucken und bestimmte Sachen nicht hochladen. Und das würde dann ja für den Rest der EU gelten. Und ich meine, das wäre die Overblocking-Variante, von der ja viele Leute gewarnt haben, dass sie gesagt haben, okay, entweder ziehen sie sich ganz aus dem Markt zurück oder im Zweifelsfall löschen und sperren die so viel wie möglich, sobald es irgendeinen Anlass gibt, um einfach nur auf der sicheren Seite zu sein. Ja, so sieht's aus. Und genau das hat Google jetzt auch gemacht. Ja, die haben halt nicht das generell ausgerollt, aber halt bei sehr vielen Benutzern von Google haben die einfach mal getestet, so bestimmte Sachen wie die Serverlast dann sich dadurch verändert und so weiter und so fort. Wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man die konkreten Beispiele. Wenn man bei Google was sieht, da sieht man ja immer so Vorschaubilder und den Titel und so einen kleinen Text. Ja, und da sieht man, die Bilder sind einfach grau und man sieht den Vorschautext nicht. Und das gibt es halt in verschiedenen Varianten. Also das ist jetzt kein Ladefehler, das sieht aus wie ein Ladefehler, aber das ist, was man jetzt sieht, halt die Vorschaubilder grau hinterlegt. Ja, und viele Leute dachten, es wäre ein Ladefehler, aber es ist tatsächlich, oder ein Adblocker oder sowas, aber es ist tatsächlich so, dass Google das halt getestet hat. Und das wäre nicht die Endvariante, wie es dann im Endeffekt aussehen würde. Es ging halt um einen Ressourcentest, wie halt die Server sich verändern von der Last, wenn das nicht angezeigt wird. Ja, Google selber hat dazu keine Stellungnahme gesagt, aber halt viele Leute im Hintergrund konnten das halt nachvollziehen. Oh, Pizza. The cruelty of call-out culture. Es ist ein kleines Opinion-Piece darüber, dass, wenn die Sache gut ist, man sich vielleicht keiner schlechten Methode hermachen sollte. Und der Herr David Brooks geht darauf ein. Ich fand es ganz interessant. Der hat auch ein paar interessante Bücher geschrieben. Interessanter Fellow. Ups. Ich habe den mitgebracht, weil ich einfach nur dachte, ja, es ist zwar ein Star, aber irgendwie jeden Tag hunderte Morddrohungen. Und wenn man das jetzt mal glaubt, dass das stimmt, kann man einfach mal sehen, wie es jemand klingt, der wirklich irgendwie dem Schlimmen geht. Also ich glaube nicht, dass Frau Giffey oder Frau Barley oder auch die Anne Witzorek irgendwie so viele negative Rückmeldungen kriegen. Wie so ein Sportler, ne? Wahrscheinlich vor allen Dingen von den gegnerischen Fans. Und fand ich einfach nur von der schieren Zahl her so krass schon. Ja, nee, nicht gegnerische Fans. Steht ja hier in der Dings. Für den Kritiker des türkischen Staatschefs Erdogan gehören Morddrohungen mittlerweile zum Alltag. Inwieweit hat der Erdogan denn kritisiert? Ich meine, der Standard dafür ist ja relativ gering. Aber hat er sich konkret geäußert? Oder ist ihm nur was angedichtet worden? Ich habe das bisher nicht verfolgt. Also mir taucht das zum ersten Mal auf. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du dich kritisch zu Erdogan äußerst, dass du da in ein Wespennest stichst. Also wenn man... Er hätte wissen können, auf was er sich einlässt, auch wenn das natürlich völlig zu verurteilen ist, wenn ihm jemand mit dem Tod droht, weil er seine politische Meinung gesagt hat. Ja. Also es ist so ein bisschen, wie wir es vorhin ja auch bei der Feministinnenseite auch gesagt haben. Ne? Also die wussten schon auch, dass sie in versuchen, in ein Wespennest zu stechen. Ja. Also ich finde es richtig, dass er sich gegen Erdogan äußert. Und der Mann sollte allen Schutz bekommen, den er braucht. Aber ich denke, dass ein Spieler bei den New York Knicks sich durchaus auch Personenschutz leisten kann. Ja klar, er hat jetzt nicht wirklich Angst um sich oder so. Ja, die politische Dimension für die Sportler, das ist halt schon, keine Ahnung, das sind halt Sportler. Und ich weiß halt nicht, da ist halt nur die Frage, hat er sich selber politisch geäußert oder ist das so über ihn gekommen irgendwie? Ja, aber trotzdem sollte es auf gar keinen Fall sein, dass er da um sein Leben fürchten muss. Aber als Sportler bei der New York Knicks, bei den, klar hast du da Polizeischutz. Amerikaner, der Durchschnittsamerikaner ist verrückt genug, dass du da Polizeischutz brauchst, glaube ich. Ja, hier ist ein lustiges Plakat von Bill Maher, das ist ein bisschen gemämt worden im echten Leben. Ja, genau, ja. Und ich fand das halt ganz lustig, dass er hier direkt dazu übergeht, die Leute als Incels zu titulieren, die das irgendwie gemacht haben, so einfach ohne jeden das Grund. Das ist so, ja. Irgendwelche Leute mögen mich nicht. Das sind ja garantiert Incels. Ja, auf ja jeden Fall. Das sind halt Buzzwords, die kann man schmeißen. Dann sagt man noch Gamergate vielleicht und dann kann man, während die anderen noch rätseln, was das damit zu tun hat, einfach weggehen. Ja. Ja, obwohl die Sachen, die sie mit seinem Ding gemacht haben, diese Memes sind natürlich auch so ein bisschen so in die Richtung, ne? Also da stand, glaube ich, Truth, da haben sie jetzt Narrative drüber geschrieben, also so hohe Narrative and nothing but. Und aus dem HBO haben sie ein NPC gemacht, was auch ganz gut funktioniert. Ich finde das ganz lustig. Ja, ich auch, also ich weiß überhaupt gar nicht, warum man sich darüber überhaupt aufregen soll. Er hätte drüber lachen sollen und er hätte deutlich mehr Würde behalten. Ja, wahrscheinlich sieht er das auch so. Die Leute, die nicht kennen, vielleicht kurz zusammengefasst, das ist ein Late-Night-Host in Amerika bei HBO, was ein privater Kabelkanal ist, der sich dadurch auszeichnet, dass der mehr Sex und mehr Schimpfwörter ausstrahlen darf als andere. Das ist für in Amerika ein Alleinstellungsmerkmal gewesen. Und der Bill Maher ist halt ein was ist er, ein Atheist, ein demokratischer Parteityp und ein liberaler, unverheirateter, sehr progressiver Typ. So, früher fand ich den sehr gut, aber er ist viel zu politisch geworden. In dem Moment, wo er 1 Million Euro, 1 Million US-Dollar von seinem Privatvermögen für den Obama-Wahlkampf gespendet hat. Ja, ne, ich meine, das ist ein Bekenntnis. Deswegen kann man den halt leider nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ja, was ich also trotzdem weiterhin empfehle, ist, umgehen kann, weil der ist bei aller Voreingenommenheit, die der hat, ist der nicht total im Wahnsinn versunken wie andere Leute. Ja, und schon ziemlich tief manchmal. Ja, aber ich will immer noch gerne Religious empfehlen, wenn wir ja, das ist ja sprechen. Schön. Das ist ein sehr guter Dokumentarfilm über Religion, auch sehr lustig, sehr unterhaltsam und er hat echt sich ein paar tolle Orte rausgesucht und Leute, um über Religion zu sprechen, kann ich nur empfehlen. Ja, genau. Und ja, also was mich eigentlich mehr so stört, ist dieses ganze Feminismus-Ding, wo er so teilweise so ein bisschen mit drauf ist, ne, halt von den Progressiven, obwohl er die halt häufig auch kritisiert an den Universitäten, weil die ihn ja auch schon ausgeladen haben, schon ein paar Mal, weil er angeblich zu schlimm ist und er ja auch hin und wieder mal gegen Muslime redet oder zumindest gegen extreme Muslime natürlich, was ja auch schon, da gab es ja mal dieses berühmte Ding mit dem Ben Affleck, der da bei ihm in der Sendung saß und dann irgendwie als Sam Harris und Bill Maher darüber geredet haben, dass man den Islam kritisieren muss, er dann angefangen hat mit Nein und oh mein Gott und das ist schlimm und das ist rassistisch und so ein Kram. Ja, also hin und wieder da ärgert er auf jeden Fall die richtigen Leute, aber ich fand es vor allen Dingen schlimm, wie er sich halt hinter die Hillary Clinton gestellt hat und dann. Er spielt schon mit, den Eindruck habe ich auch, ja, ja. Ja. Also das fand ich eigentlich noch schlimmer als das mit dem Geld, weil das mit dem Geld hat er auch begründet. Er meinte ja dann halt eben so, ja, ist halt viel Geld drin so und irgendwelche kleinen Spenden, die bringen halt nicht mehr viel und diesen Kochbrüdern und so, dieses Zeug, wo die immer drüber reden, was halt bei den Republikanern. Wenn wir gerade schon so in der Vergangenheit wühlen, dann möchte ich den Stephen Corbett dann erwähnen, der damals ja auch noch viel vernünftiger war. Und die Aktion, die der parallel gemacht hat, fand ich dann schon sehr sinnvoller. Was der nämlich gemacht hat, der hat dieses Spendensystem quasi parodiert, indem der selber ein Superpack öffentlich gegründet hat und halt öffentlich dargestellt hat, wie absurd die Geschäftstransaktionen sind und wie offensichtlich illegal das eigentlich ist, aber auf dem Papier ist es trotzdem legal. Den Ansatz fand ich besser. Ja, der war auch besser, ja. Ja, es ging ja auch. Voreingenommen war Corbett auch. Ja, es ging ja da auch mehr darum, halt eben das Geld wirklich auf den Tisch zu packen, weil ich meine, das hat er ja auch dann im Endeffekt gemacht. Also ja. Aber ich fand, wie gesagt, ich fand es halt viel wesentlich schlimmer, dass du dann da auch irgendwie diese bekloppte Dokumentation über Rape am US-Campus, die ja mittlerweile dann nicht mehr gezeigt werden darf, wegen irgendwelchen Gerichtsurteilen, die Leute waren da bei Bill Maher und durften sich da irgendwie feiern lassen als ganz, ganz tolle Aktivisten und ja, lauter so ein Kram. Also hin und wieder hat er echt so ein paar Ausfälle. Hat er auch früher schon gehabt, aber ja, und das war immer wieder so ein Ding. Incels, ja. War eine blöde Schublade. Ja, das habe also ich hier gefunden. Davon auch das Live-Video, wie quasi diese NPC-Schablone über das Gesicht von Bill May heruntergelassen wird. Okay, das ja, ist egal. Auf jeden Fall, dieses hier, das ist von mir. Mir geht es um Religion, wer sollte es erwarten, dass es von mir ist, aber auf jeden Fall fand ich das sehr lustig, weil die evangelische Kirche in Deutschland, EKD, die ja auch regelmäßig bei uns gefeatured wird, der ja vorgeworfen wird von diversen Leuten, dass sie sich mehr wie eine NGO verhält als wie eine Glaubensgemeinschaft, hat sich gedacht, wir müssen mal irgendwie ein bisschen interessanter werden in dieser neuen Welt mit dem Internet und so ein Kram, und da haben sie sich diese Dame hier rausgesucht, was eine gläubige Christin ist. Und die macht jetzt YouTube-Videos, übrigens zusammen mit diesen Leuten von MediaCraft, also hier den Deutschland-YouTube-Business-Leuten halt. Und die produzieren also Videos zusammen mit der evangelischen Kirche in Deutschland fürs Internet, um Leute fürs Christentum toll zu machen. Und was auch noch ganz besonders interessant ist an dieser Sache ist, diese Frau ist nämlich nicht einfach nur Mitglied in der evangelischen Kirche, sondern die ist Mitglied in einer relativ evangelikalen Freikirche, und die müssen die halt, steht hier drin, diesen Beitrag ständig irgendwie zurückpfeifen, dass sie nicht so die reine Lehre halt dadurch durchscheinen lässt. Da gab es dann wohl so ein Interview, was sie geführt hat mit einer angehenden evangelischen Religionslehrerin, und sie die dann irgendwie gefragt hat, so ja, irgendwie, es ging um Glauben, und die Dame meinte dann, also die Religionslehrerin meinte dann irgendwie so, ja, das ist halt eigentlich nur Zufall, dass ich Christ bin, weil ich bin halt in Deutschland geboren und da ist das halt die Mehrheit der Leute. Und das sah natürlich die evangelikale Dame ein bisschen anders. Ja, die ist mir auch deswegen aufgefallen, weil ich habe mir da einfach nur gedacht, also der EKD ist doch nicht so klein, und die sind doch auch gerade in der grünen Jugendbewegung gar nicht mal so unverwurzelt, dass sie wirklich niemanden gefunden haben, um vor der Kamera zu schillen für die, außer eine aus der Freikirche. Ja gut, die hat das natürlich auch schon früher gemacht quasi, und die haben sie sich dann quasi ja einverleibt. Und dadurch, dass sie das halt für mit MediaCraft zusammen dann macht, ist halt da auch Einflussnahme ganz klar gegeben. Ne? Also die... was sie da jetzt im Endeffekt macht im Namen von der evangelischen Kirche in Deutschland für MediaCraft, da ist sie natürlich nicht vollkommen frei in der Gestaltung von dem Ganzen. Das steht hier in diesem Artikel auch eindeutig drin. Aber ich wollte auch nur mal, ne, also dieses Medienimperium von der Kirche, das ist ja sowieso so weitestgehend, dass sich das sogar schon auf die Produktion von Tatortfolgen, wie wir hier in der Vergangenheit schon mal hatten, nicht beschränkt. Ne? Also das ist ja da auch alles mit dabei. Und jetzt sind sie sogar schon quasi in den überflüssigen Teil von YouTube, haben sie sich jetzt schon ihre Wurzeln reingeschlagen. Also so wie sie aussieht, hätte ich jetzt mit Rap gerechnet oder so. Das ist einfach, die machen jetzt halt, nach Lou Labert kommt jetzt Britta Betet. Ja, ich glaube schon, mit dem Unterschied, dass sie keine bezahlte Schauspielerin ist. Sondern das eher noch stärker vertritt als die Leute, naja, die sie beauftragen. Naja, in gewissem Sinne ist sie schon eine bezahlte Schauspielerin. Ja, aber es ist ja... eine Ladenwerbung, dem sie selber nicht angehört. Ja, naja, sie gehört dem Laden ja irgendwo schon an, insofern... Nee, die EKD ist was anderes als die freien Gemeinden. Also sie ist auch Lutheranerin. Ja, die EKD ist ja ein Zusammenschluss von irgendwas und weiß der Himmel, ob diese Freikirche da irgendwie mit reingehört oder so. Wobei, das hatten wir ja hier auch schon mal, dass die EKD ja auch diese Zeitung von den Evangelikalen mit unterstützt, finanziell die IDEA, da heißt die Zeitung. Allerdings mittlerweile glaube ich nicht mehr, das war auch damals der Artikel, den wir hatten von einem Jahr oder vor zwei, dass sie das jetzt einstellen, aber das fand ich auch schon ziemlich interessant, also ja. Ja, und dieses hier, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt reingucken wollen, aber das war auf jeden Fall da geht es hier nochmal um diesen sogenannten Hack, also halt diese ganzen mit Sally und so, mit den YouTubern und die Sachen hier. Und da interviewen sie hier auch den Ja. Herrn, das ist dann wohl der Admin von der vulgären Analyse, der Herr hier in der Mitte. Und ja, es ist ein komischer Beitrag, zumal hier auch wieder das Ding mit Dorian und Imp hier ist, dieser Ausschnitt aus Neo Magazin Royal, wo hier wieder irgendwie behauptet wird, dass ja der Böhmermann da irgendwie was gegen Rechte gemacht hätte. Und in diesem Zusammenhang wird dieses hier gezeigt. Also, ja, es ist halt die ARD. Ab durch den Filter. In Skandinavien ist der konstruktive Journalismus bereits ein Erfolgsmodell. Hierzulande sucht er noch nach Förderern. Dabei ist er das passende Propagandaformat für die deutsche Zivilgesellschaft. Also, das hört sich doch mal sympathisch an. Bei uns heißt das nur anders, das ist Relotius-Journalismus bei uns. Aber konstruktiven Journalismus hatten wir doch schon mehrmals. Auch da hatten wir doch auch Geschichte muss nicht eine stimmen, die muss stimmig Webseite, sein. die irgendwie nur eine Nachricht pro Tag veröffentlicht hat und die musste dann irgendwie konstruktiv sein. Hatten wir doch schon mal, oder? Ich glaube, das war von Ebel, aber der ist wahrscheinlich gerade nicht da oder so, keine Ah, Ahnung. okay. Ich bin da, aber es ist nicht von mir. Okay. Dann weiß ich es nicht. Auf jeden Fall Propagandaformat für die deutsche Zivilgesellschaft, Ja, lese ich lass hier. uns doch mal ein bisschen durchgucken. Ich finde das interessant. Also, auch wenn es jetzt keiner hat, mal kurz durchlesen. Mal ein bisschen runterscrollen. Klodowski ist ein neurechter Gutmenschenkritiker, der seine aphoristischen Ausfälle gegen Kulturvergessenheit und Kosmopolitismus bei Manuskriptum veröffentlicht. Ach Gott, dem Verlag des kerndeutschen Luxusversandhauses Manufaktum. Ach. Okay. Neomoslems, Goethe und Ernst Jünger. Ich glaube, da muss man ein bisschen Zeit aufwenden. Der lässt sich nicht so hier jetzt. Aber die haben auch Camus. Also, weißt Camus. du? Camus. Camus. Oh, ist das da oben? Oh. Die Legende des Jungen, der angeblich den Krieg in Syrien auslöste. Ja, da hat sich jemand die Mühe gemacht, Kriegsgeschichte aufzuarbeiten und es hat Aber das ist sich auch so irgendwie eine eingebürgert. Relotius-Geschichte, ne? Sorry. Das ist auch so eine Relotius hat Relotius-Story, ne? Relotius hat auch über diesen Trope geschrieben, über diesen Kriegs-Story-Trope. Es hat irgendwie angefangen in den USA, dass irgendwie 15 Kinder Graffitis an der Wand gesprüht haben und dann wurden die verhaftet und gefoltert und dann sind die Eltern demonstrieren gegangen und so ist die Protestwelle nach Syrien geschwappt und irgendwie versucht man hier sozusagen, die einzelnen Menschen, mit denen halt die Situation in Syrien seinen Anfang genommen hat, halt so zurückzuverfolgen. Und ich finde, das ist halt gar nicht jetzt mal so unbedingt wegen den Medien interessant, sondern weil halt da so eine versucht, Narrativ aufzubauen und eine Geschichte zu konstruieren, wie ein riesengroßes Ereignis, wie ein Bürgerkrieg, auf einige wenige Taten und Zufälle sozusagen zurück. Tunesien war das der Herr, der sich angezündet hat und später im Krankenhaus gestorben ist. Und hier hat man versucht, das auch zu machen. Und viele Medien haben sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Aber ich fand es aus sozusagen der psychologischen Komponente interessant, sozusagen diesem Großereignis, was einfach schwer zu verstehen ist mit unserem einfachen, beschränkten Denken, sozusagen so ein Gesicht zu geben, dass man sagt, dieser Junge, der hat das Graffiti gesprüht und damit ist der Krieg losgetreten worden. Und der hat dann das bedauert und er meinte, ich hätte das nie gesprüht, hätte ich gewusst, was dabei rumgekommen ist. Aber es ist halt alles so aus der Luft gegriffen einfach nur, dass du sozusagen der Situation ein Gesicht gibst. Ich weiß nicht, von Gesicht. Das ist die Franz-Ferdinandisierung des Syrienkriegs. Ja. Wie ein Horoskop oder so. Also, und hier. Und der Artikel nimmt sich halt verschiedene Outlets vor, die halt alle diese komische Geschichte halt wiedergegeben haben. War ganz interessant. Ja. Also ich dachte, der Syrienkrieg wäre nur entstanden, weil Zoe Quinn mit 5 Leuten gepimpert hat. Ja, ja. Die Alt-Right auch, also und Trump. Ja. Also, meine Modus hat ja mit Zoe Quinn den Assad gezeugt damals. Genau. Der Journalist ist demnach nicht allein aufmerksamer Beobachter sozialer Entwicklung, sondern fungiert als zivilgesellschaftlicher Leithammel, der Politikern wie Privatleuten ihre Pflichten zwecks Optimierung der Bürgergesellschaft nahezubringen hat. Das ist ein Interview von der Reschke nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz war es, glaube ich. Und das ganz interessant ist, also nehmt euch, wenn ihr die Zeit habt, hier aus den Quellen genau diesen Link raus und schaut euch das Interview mit der Reschke an. Es wird euch nicht enttäuschen. Das ist zum Rumcringen und zum Verstehen um den merkwürdigen Zustand, den die Presse hier hat, ist das sozusagen ein Puzzlestückchen, was man gebrauchen kann. Schön, dass da auch wieder von konstruktivem Journalismus geredet wird. Kann das sein, dass wir uns gerade in einer Schillwelle befinden? Ach so, ja, ich glaube, das klingt einfach gut. Gemeint, nee, konstruktiv heißt, du schreibst nichts, was irgendwen offenden könnte. Ja, naja, kommt drauf an. Also ich will auch nochmal daran erinnern, dass einer unserer Helden hier, der Herr vom dänischen Fernsehen, der auch ein Verfechter von diesem konstruktiven Journalismus mittlerweile geworden ist. Aber der hat das ja ein bisschen anders definiert. Ja, aber er hat erstmal das alte System ausgemistet und dann wächst da was Neues drauf. Und dann kann man immer noch das kritisieren, was da Neues drauf wächst. Aber bei uns besteht ja keine Bereitschaft, das alte System zu ändern. Ja, ich glaube auch, die spannen einfach diesen Begriff ein, weil der so gut klingt. Und definieren die dann um im Sinne von das, was wir machen, unser Aktivismus, das ist ja konstruktiv. Denke ich mal. Konstruktive Kritik. Und ich finde es auch vor allen Dingen lustig, dass da wieder dieses Wort Zivilgesellschaft drin auftaucht. Zivilgesellschaftlicher Leithammel. Wo das sonst immer heißt, Zivilgesellschaft, das ist quasi so die Graswurzel, das ist das, was von unten nach oben wächst, ne, die Zivilgesellschaft. Aber ich meine, in dem Beitrag mit der Reschke selber war das auch im Zusammenhang von der Umerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Deutschen zu Demokraten zu erziehen. Und irgendwie hatte ich in dem Interview auch so den Vibe, so, ja, Krieg hat nie aufgehört, so irgendwie, so, dass das immer noch so krass als Thema nach vorne sticht, so, hatte ich das Gefühl. Also war es sehr Reschke, Reschke, Reschke. Ich weiß auch nicht, ob das schlau ist, den Leithammel in die Nähe von der Graswurzelbewegung zu lassen, weil was, wenn der die frisst? Ja, ja, das wohl war. Ja, das ist ein kurzes Interview per E-Mail geführt mit dem Herrn Überall. Das ist der Chef von Deutschen Journalistenverband. Müsste eigentlich auch schon bekannt sein, zumindest für die Leute, die uns schon länger anschauen. Und hier geht es nochmal um die Sache mit Russia Today. Und ja, es geht halt so in die Richtung, ja, die sind halt pfui und die stehen nicht für seriösen Journalismus und die sind halt abhängig von der Regierung, ja, ist sicherlich richtig, aber ist halt die Frage, ne, ob das mit anderen Ecken halt nicht so ist, ne, also. Ich habe das auch gelesen, er war ganz schön kurzatmig, ne, so richtig erklärt hat er das nicht groß, ne? Ja. Aber auf jeden Fall befeuern die eine politische Stimmung, die der AfD nützt. Und ich denke mal, das wird wohl auch das Hauptproblem dabei sein. Ja. Und dann, ja, ich meine, AfD muss man nicht unbedingt ernst nehmen, aber und dass sie fremdgesteuert sind in gewisser Art und Weise, ist klar. Aber die Argumente, die hier gebracht werden, sind schon sehr dünn allgemein. Ja. Ihm wurde im Endeffekt auch hinterher vorgeworfen, oder ihm wurde die Frage gestellt, auf die er nicht geantwortet hat, wie sieht es denn aus mit deutschen Öffentlich-Rechtlichen? Das wird doch auch vom Staat finanziert. Ja, weil die Argumente, die er bringt, halt so dünn sind, dass sie sogar darauf passen würden. Ja, oder dieses ist halt auch gut, ne, mit der deutschen Welle. Dass halt die deutsche Welle in Russland quasi zum Wahlboykott aufgerufen hat. Und ja, das scheint halt egal zu sein. Weil die deutsche Welle ist auf jeden Fall nicht staatsfern. Die deutsche Welle, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Etat von der deutschen Welle im Etat des Kanzleramts mit drin. Das sind ja auch keine GEZ-Medien drin, ne? Nee, deutsche Welle nicht. Nee. Verantwortung des Journalismus. Heiderabad, Alter. Es ist ein Artikel von Sascha Lobo oder eine Kolumne, wie es hier steht. Und ja, er beklagt halt einige Sachen auf eine sehr perfide Art und Weise, weil wenn du einfach ein bisschen runterscrollst bis zu dem Punkt, wo so drei Bullet Points untereinander kommen, da wird das relativ schnell klar, dass er versucht irgendwie, also er sagt im Endeffekt, dass die Trivialität der Nachrichten einerseits Trump und der AfD in die Hände spielt und andererseits überhaupt über die zu berichten. Ja, und dass halt dass man eine zu breite Angriffsfläche für die Populisten bietet und so weiter und so fort. Ja, noch ein Stückchen, genau hier. Also der Grundgedanke ist zwar nicht sehr falsch, nur er hat halt ein sehr eingeschränktes Feindbild. Ja, und er interpretiert hier bestimmte Begriffe wie Force Balance, Gender Cutting und strukturelle Verharmlosung halt auf dieses Feindbild um, und deswegen ist es halt ein bisschen seltsam. Er sagt zum Beispiel, so zu tun, als gäbe es zwischen einer menschenfeindlichen Meinung und einer nicht menschenfeindlichen Meinung eine sinnvolle Mitte. Dann nimmt er halt ein falsches Beispiel, zwischen Leute ertrinken lassen und Leute nicht ertrinken lassen, gibt es keine ausgewogene, vernünftige Haltung. Ja, also das ist, da gibt es einen philosophischen Begriff, der mir jetzt nicht einfällt, aber das ist halt eine falsche Wahl. Ich würde sagen, da gibt's ja wohl was dazwischen. Zwischen Leute ertrinken lassen und Leute nicht ertrinken lassen, gibt es Leute was trinken lassen. Ja, also es ist absolut random. Und Agenda Cutting, ein nicht genehmes Thema mit neu produziertem Getöse aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verdrängen. 1000 Hamburger im Weißen Haus statt Collusion. Das ist an sich schon wahr. Nur ist es ja nicht so, dass der Donald Trump diese ganzen Medien unter seiner Kontrolle hat und das pusht, sondern die machen das ja quasi selber. Ja, und dieses Beispiel, was er da hat, also ich habe jetzt hier auch noch dieses hier von Media, das war quasi eine Antwort darauf, beziehungsweise eine ziemlich tiefgehende Kritik daran, wo ja auch auf dieses Beispiel halt eingeht mit den Hamburgern und halt eben meint so, naja, da haben halt irgendwelche Leute jetzt mal wieder behauptet, dass der Trump irgendwie eine russische Puppe wäre. Und das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass es diese Vorwürfe irgendwie gibt. Und deswegen, und vor diesem Hintergrund, macht es halt auch keinen Sinn, irgendwie zu meinen, so nach dem Motto, warum habt ihr da euch jetzt nicht alle draufgestürzt und das alles publiziert? Weil das halt eigentlich im Endeffekt überhaupt nichts Neues ist. Also es ist nicht konkreter als vorher. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass es vorgeworfen wird. Von daher vollkommenes Grundrauschen im Moment. Ne? Ja, es sind einfach die total an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfe, auf die sich alle halt einschießen und alle hoffen halt, ja, jetzt finden wir endlich jetzt wird er impeached, jetzt wird er bla bla bla. Und das ist so die Reaktion, die ich so sehe. Und man kann jetzt der Meinung sein, wie der Don das letzte Woche gesagt hat, so ja, die Medienoutlets geben den Lesern nur das, was sie hören wollen für die Klickzahlen, weil die davon ausgehen, dass die Leser das hören wollen. Oder die Journalisten wollen es selber hören und machen es deswegen. Ja, ich glaube eher Letzteres bei vielen. Ich weiß nicht, warum der Lobo das macht, und das habe ich verstanden. Weil ich meine, er könnte ja auch andersrum sich positionieren sozusagen, wie es ja auch viele andere machen. Aber er macht das nicht, weil er ist ein Apple-Nutzer. Und Apple-Nutzer sind auf Tim Cooks Seite, ne? Nee, nicht unbedingt. So nicht, aber ich glaube, bei ihm ist das so ein bisschen der Fall. Eventuell, dass ich da die Meinung so ein bisschen abgeguckt. Das traue ich ihm tatsächlich zu. Ja, also nochmal, der Sascha Lobo muss einfach mal verstehen, dass es halt mehr Akteure gibt als die AfD als, und Donald Trump als sein, das nicht, das, als das sein die einzigen sind, die was im Schilde führen. Yes, als sein eingeschränktes monisches Schwarz-Weiß-Weltbild, False Balance, ja, Progressive will ich auch nicht unbedingt hören, aber das System, was halt dann existiert, wenn man progressiv ins Wort entzieht, das ist halt noch beschissener wie das, was wir jetzt haben. Und deswegen will ich eine False Balance haben und deswegen will ich auch, dass man Progressiven erlaubt, ihre Meinung frei kundzutun. Aber ihm geht es nicht in den Kopf. Er sieht jetzt nur Politik, die nicht in die Richtung geht, die ihm genehm ist. Und dann heißt, jetzt ist aber das ganze System falsch. Der Journalismus, der muss das anders machen und wir müssen Trolle blockieren auf Twitter. Ja, meine Güte, Alter. Ja, eben. Und das ist eine Witzfigur. Intellektuelle Witzfigur. Dann meint er dann hier so Sachen wie, ja, die, man hat ja rausgefunden, die New York Times hat irgendwie mehr über Trump geredet als damals über Obama. Und das ist halt eben auch so das Ding. Der komische Trump wusste halt eben, wie er den Leuten auch ständig irgendwie neuen Spaß irgendwie geben kann. Ne? Obama oder die Clinton, wenn die halt immer nur über irgendwo landen und da ihre dieses Dump Speech, wie das immer genannt wird, halt abziehen, also so ihr Standardrepertoire runterspielen, dass das nicht jedes Mal wieder einen Artikel irgendwie gibt, ist auch klar. Ne? Und ja, also ich meine, fällt das in letzter Zeit auch immer mehr auf. Der Trump, der spielt mit diesen ganzen Sachen, jetzt auch mit diesem ganzen Shutdown und mit der Wall. Der hat ja schon, also ich will jetzt nicht sagen hemmungslos, aber der hat schon einige Gänge hochgeschaltet. Beispielsweise war es ja jetzt so, dass die Nancy Pelosi gesagt hat, ja, hier, der Secret Service, der kann den Präsidenten nicht beschützen, deswegen kann er an einem Event nicht teilnehmen. Der Secret Service hat gesagt, nee, wir können das alles machen, was erzählst du? Daraufhin hat Donald Trump ihr gesagt, so, ja, du wolltest doch jetzt gerade in das und das und das Land fliegen, ja, wegen dem Shutdown habe ich jetzt das Budget gestrichen, jetzt musst du zu Hause bleiben. Oder du kannst privat fliegen. Ja, das ist natürlich eine total unhöfliche, undiplomatische, krasse Aktion, aber das ist genau das, was die Trump-Wähler in Amerika hören wollen. Und das ist halt eine ziemliche Trollaktion. Wie soll man das anders nennen? Dann solche Sachen macht er. Und das, gut, das ist dann natürlich schon eine Medienablenkung, in dem Sinne, wie der Sascha Lobo das vorhin gesagt hat. Aber das ist ja nicht das Beispiel, was er genannt hat. Naja. Ja, hier geht es jedenfalls um so einen Hackerangriff und ja, die Firma, die das betroffen hat, oder es hat diverse Firmen betroffen, aber eine von denen auf jeden Fall gab es jetzt so ein interessantes Urteil, dass die Versicherung quasi gesagt hat, wir bezahlen den Schaden nicht mit der Berufung darauf, dass das dieser Angriff kriegsähnlich gewesen sein soll, also quasi so eine Art, ja, also kein normaler Versicherungsfall halt, sondern irgendwie höhere Gewalt oder so ist halt Krieg ausgebrochen im Internet sozusagen, weil das wohl einer anderen Regierung zugeschrieben wird, dieser Cyberangriff, und da sagt die Versicherung dann, müssen wir nicht mehr bezahlen. Es gibt sicherlich auch interessante Implikationen für die Zukunft dann. Steht doch im Kleingedruckten, müssen Sie nochmal angucken. Was ist Versicherung? Juhu, 5G, die neue Revolution, die unser Leben verändern wird, soll, machen, bla, was auch immer. Ja, fand ich interessant, das zu lesen im Tagesspiegel, weil über dieses Thema wird halt wenig geredet. Es geht allgemein um die Wechselwirkung zwischen Elektrosmog und Krebs und anderen gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen, weil es da halt Studien gab, die nicht so ganz belastbar waren, wo die Ergebnisse nicht so ganz klar waren, aber jetzt in neueren Studien doch gezeigt wurde, dass negative Effekte sich nachweisen lassen. Und ja, dass darüber überhaupt geredet wird, fand ich interessant. Und ein Nugget verbirgt sich im vorletzten Absatz des ganzen Artikels, und zwar für die Einführung. Also ich lese einfach mal vor, die EU-Kommission und Europas Regierung weisen die Forderung bisher zurück, die Anwendung des Vorsorgeprinzips auf die Mobilfunktechnologie sei eine zu drastische Maßnahme, erklärte der Kabinettschef des amtierenden, hier ist ein Druckfehler, EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis. Das Vorsorgeprinzip heißt, dass eine Technologie getestet werden muss, ob sie sicher ist, bevor sie eingesetzt wird. Sonst kriegt sie nicht die Zulassung. Im Gegensatz zu einer Technologie einfach auf den Markt zuzulassen und hinterher dann über Schadensersatzforderungen die ganzen Sachen zu regeln, wie es beispielsweise in Amerika gemacht wird. Also das fand ich bemerkenswert. Ja, dass das Vorsorgeprinzip für den Rollout von der 5G-Technologie nicht gilt. Ja. Sollte man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Klasse. Tja, 5G ist ein lustiges Thema. Da wird immer mehr aufpoppen. Hier haben wir eine kleine Übersicht über die 20 größten Datenreichtums, also Datenhacks, Veröffentlichungen oder Diebstähle, die letztes Jahr passiert sind. Da kann man einfach mal kurz über die Liste scrollen, einfach nur ein paar Zahlen sich angucken. Ich denke mal, ja, das ist ja im letzten Jahr eigentlich schon, was mir bei der Lektüre da aufgefallen ist, man hat sich im letzten Jahr daran gewöhnt. Ah ja, da sind wieder 40 Millionen Nutzerdaten im Umlauf. Ah ja, da sind wieder 200 Millionen Kreditkartendaten im Umlauf. Ah ja, hier, da ist wieder dies und das passiert. Ja, und das fand ich einfach die krasseste Erkenntnis bei der ganzen Sache, wie normal das mittlerweile geworden ist. Und ja, da kann man sich das nochmal angucken, wenn man sich da nochmal was vor Augen führen will. Ja, mit den krassesten fand ich von einer Kreditrating-Agentur, wo halt die Kreditratings und den ganzen dahinterliegenden Metadaten geleakt wurden. Ja. Ja, und da ist doch schon ein schönes Beispiel. Aktuell 770 Millionen Online-Konten im Netz, die Passwörter aufgetaucht. Da würde ich doch vielleicht auch mal das eigene checken oder so. Das, ja, ich glaube, es gibt keine Liste, dass man das abgleichen könnte oder so, aber. Doch, es gibt eine Website, wo du deine Mail eingeben kannst, wenn du das möchtest, und dann wird die gecheckt. Okay. Ist in den meisten Berichten auch irgendwo ein Link drin. Schon eine ziemlich große Zahl, finde ich. Da ist man bestimmt dabei. Tja, so zur Info. Und ja. Im nächsten Artikel, wenn ich das richtig sehe, geht es um eine Sache, die dieses Problem, wenn nicht lösen, aber zumindest eindämmen könnte. Und zwar gibt es ein Projekt namens Bali. Das wird, also da muss ich direkt sagen, das ist das Ganze, was das Ganze halt mich bedenklich stimmt bei dem Ganzen. Das Ganze wird von Microsoft gemacht. Seufz. Aber gut, das ist ein relativ sinnvolles Projekt. Es gibt zwei Sachen. Das eine ist, es gibt ein System, da kann man seine ganzen privaten Daten eingeben und dann sucht dieses System online, ob diese Daten irgendwo vorhanden sind und versucht, diese Daten zu entfernen. Das ist natürlich kein automatisiertes System, das ist mehr ein Service. Und dann gibt es noch eine andere Sache, und zwar kann man diese Daten, wenn man die im System gespeichert hat, also seine persönlichen Daten, ja, das heißt nicht nur Adressdaten und so weiter und so fort, sondern auch sowas wie, ja, was habe ich bei YouTube geklickt, was habe ich bei Facebook geklickt, diese ganzen Daten, die von denen ausgewertet werden und die verkaufen, um damit Geld zu machen. Man kann sich quasi seine eigenen Daten in seinem eigenen Konto speichern, dafür sorgen, dass die, wenn die woanders sind, gelöscht werden und dann über dieses System diese Daten an die Werbefirmen beispielsweise vermieten oder sowas. Nur, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt, was so die Idee dahinter ist. Und die grundlegende Idee dahinter ist sogenannte Inverse Privacy, also umgedrehte Privatsphäre. Ja, oder das Prinzip der Inverse Privacy soll aufgelöst werden dadurch. So ist richtig. Das bedeutet nämlich, wenn zum Beispiel bei eurer Bank oder bei eurer Krankenkasse irgendwelche Daten über euch sind, sind das ja Daten über euch, also eure Daten. Aber ihr habt nicht unbedingt Zugriff auf diese Daten. Und die können mit den Daten machen, was sie wollen, zumindest im Rahmen. So, und dieses Prinzip der Inverse Privacy soll durch so ein System der eigenen Datenhoheit verbessert werden. Und an sich ist es ja eine ganz interessante Idee. Natürlich gibt es da ganz viele Probleme mit, die man sich denken kann, aber hey. Wenn es Open Source wäre, würde ich mich besser dabei fühlen, als wenn es Microsoft tut, aber ja, wo ist denn der Haken? Finde ich interessant. Ist das jetzt der einzige Haken, dass das Microsoft macht? Nicht der einzige, aber ja. Also ich würde mal vermuten, dass man irgendwie ja so über kurze oder lange darauf hinkommt, dass man irgendwie viel, ja, viel erlaubt oder erlauben muss, damit irgendwie die Sachen reibungslos funktionieren. Und irgendwann hat man alles Mögliche erlaubt und wenn man das nicht erlaubt hat, dann ist man direkt verdächtig oder so. Also um mal eine Verschwörungstheorie zu spinnen. Ne? Die Frage ist halt, wie ist das realistisch-technisch umsetzbar? Wenn du einen Datensatz von deinen Daten hast und den kannst du vermieten für die Werbesachen oder sowas. Die Idee ist ja eigentlich cool. Aber Krankenkasse fragt, ob du mal einen Zugriff kriegen kann, damit es nicht alles einzeln abfragen muss oder so bei dir telefonisch. Dann willst du das vielleicht machen. Oder wenn du an der Grenze der Einzige bist, der rausfährt und sein Passwort zeigen muss oder so, weil du das nicht freigegeben hast, dann bist du vielleicht auch gefilzt. Also ich meine, nur so ein, das wäre in Wirklichkeit halt, ne? Könnte ich mir vorstellen. Naja. Wer auf jeden Fall bei der Justiz jetzt im Visier ist, ist die Ulalala endlich, ne, von der Leyen. Und auch genannt Flinten-Uschi. Ja, jetzt natürlich um die Untreue und ihre ja, exorbitante Geldrauspulverei für irgendwelche Berater, unter anderem die eigenen Kinder oder so, oder sowas, ne? Ja, finde ich aber gut, dass das jetzt losgeht, dass wir das mal in Angriff nehmen, weil den Untersuchungsbericht zu der Sache haben sie ja schon irgendwie unter Verschluss gehalten, ne? So Verschlusssache erklärt. Nee, sie haben den Untersuchungsausschuss abgelehnt. Das auch noch, ja. Und vorher haben sie die Akte irgendwie zur Verschlusssache erklärt. Ja, ja, ja. Und dann haben sie aber noch versprochen, dass es ein paar Panzer mehr kriegt. Falls du dich erinnerst. Naja, auf jeden Fall wird das jetzt mal irgendwie ein bisschen auf den Prüfstand gestellt. Und das finde ich auch ganz richtig so, ne? Mit der Zeit. Ja, ich habe das Gefühl, so dieses Teflon-Ding setzt sich immer mehr durch. Erst Teflon Angie, jetzt hier Teflon Uschi. Das finde ich nicht so gut. Ich denke, wenn Leute Dreck am Stecken haben, sollte das in der Demokratie öffentlich geklärt werden und nicht irgendwie rumgeschoben. Ihr seid doch nur eifersüchtig auf die erfolgreichen Frauen in der Politik. Das ist doch alles. Das gibt doch jetzt mal zu. Habe ich noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Luftverschmutzung fordert jedes Jahr weil 3,3 Millionen Todesopfer. Es ist die Zahl könnte sich einer Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie Mainz zufolge bis 2050 verdoppeln. Die Hauptschuldigen haben die Forscher ausfindig gemacht. Häusliche Kleinfeuer, ja, das kenne ich schon. Und die Landwirtschaft, also der heimische Kamin. Aber die Landwirtschaft, das war jetzt neu. Wie machen Sie das hier? Chemie, Hauptschuldigen, nicht Industrie und Verkehr, sondern häusliche Kleinfeuer und die Landwirtschaft. Das Forscherteam konzentriert sich auf die wichtigsten Luftschadstoffe, nämlich Feinstaubpartikel. Die einzelnen Quellen der Luftverschmutzung in Indien und China. Boah, ey. Also scheint hier gar nicht für uns Ammoniak, okay. Durch die Verwendung von Düngemitteln in der Massentierhaltung. Das ist richtig. Ammoniumsulfat und Nitrat. In der Luft. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? In manchen Ländern, zum Beispiel in der Ukraine, Russland und Deutschland, liegt der Anteil sogar bei über 40%. Die Landwirtschaft, aber es ging um Todesfälle. Naja. Tja, kommen wir zu den etwas härteren Politikangelegenheiten und es geht mal wieder ums Gas. Ja, kurzer Hintergrund dazu. Es geht um die Nord Stream 2 Pipeline, was die zweite Pipeline von Russland nach Deutschland sein wird für Gas aus Russland, weil wir so viel Gas brauchen. Und ja, wir haben ja jetzt schon einen Deal mit den Amerikanern gemacht, dass wir ein bisschen weniger durch diese Pipeline pumpen, ein bisschen mehr durch die Ukraine pumpen und ein bisschen mehr von den Amerikanern als Flüssiggas einkaufen und dafür ein paar Terminals bezuschussen, die dafür noch gebaut werden müssen. Also war dieses Thema an sich schon erledigt. Allerdings ist der Botschafter, der Grinnell, ist halt ein, ja, er schießt ziemlich stark gegen die Regierung und sagt halt, beschwört irgendwie eine deutsch-russische Achse, die verhindert werden muss. Und hat sich auch schon Rügen eingefangen, weil er gegen gewisse diplomatische gewisse diplomatische Regeln dadurch verändert. Man darf als Botschafter in einem Land sich eigentlich nicht in die aktuelle Politik des Landes einmischen. So nicht öffentlich. So, man sollte das also da gibt es sogar Regeln für diplomatisches Personal. Genauso wie es ja auch Privilegien gibt, wie Diplomatenpässe und andere Sachen, die damit zusammenhängen. Und generell ist das eine sehr seltsame Angelegenheit. Weil das war, wie gesagt, schon geklärt. Und was da jetzt passiert, ist mir nicht so ganz klar. Ja, vielleicht ist das einfach nur ein Idiot. Vielleicht will der einfach nur darauf achten, dass die mal spuren und schnell die Terminals bauen. Oder ich weiß es nicht. So, aber auch so eine geopolitische Binsenweisheit, dass die USA Interesse hat, dass jetzt Moskau und Berlin jetzt nicht miteinander irgendwie groß Dinge machen. So. Auch der von Stratfor, der Chef, hat das doch auch mal in einem berühmten Clip gesagt, der dann auch irgendwie viral rumgegangen ist. Also, ja. Ja, und ist ganz lustig. Das ist ein Adventist und der hat einen schwulen Lebenspartner. Also ist nicht so ganz, passt nicht in so ganz viele Klischee-Raster rein, der Typ. Der US-Botschafter jetzt. Ja. Weiter geht's mit Gas. Und zwar im Gashandel gab es jetzt einen Skandal, dass im Endeffekt durch zertifizierte Händler Gas gehandelt wurde, verkauft wurde, aber nicht geliefert wurde. Und das zeigt einfach, dass ein System, was irgendwie seit 30 Jahren wunderbar funktioniert hat, auf einmal nicht mehr funktioniert. Also was ist in der Art und Weise noch nicht vorgekommen. Und vor allem ist es gleichzeitig in Deutschland und in Holland vorgekommen. Und Deutschland und Holland sind die beiden größten Gashandelsmärkte Europas. Und Holland, größerer Gashandelsmarkt als Deutschland. Auf jeden Fall. Mit Abstand. Und ja, Gas ist im Endeffekt ein sehr heißes Thema. Das einfach nur so am Rande. Ja, weil interessante Sache. Ne? Wir werfen ja den Ukrainern und den Russen auch öfters mal vor, dass es da Probleme gibt. Jetzt haben wir diese Probleme bei uns auch. Brexit. Die Angst vor dem totalen Chaos ist übertrieben. Das ist ein Interview mit einem Ökonom von der Berenberg Bank, der einfach nur auf ein paar Punkte von der ganzen Brexit-Thematik eingeht. Falls irgendwelche Leute wirklich Panik haben und mit ihren Knien schlottern wegen dem Brexit, erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass es ja sowieso schon die Erklärung der EU gibt, den Notfallplan, den ich hier auch schon mal präsentiert habe, dass sich für die nächsten paar Jahre eh nichts ändert, außer für Haustiere, die einen neuen Impfpass brauchen und dass es halt wieder Zollkontrollen an der Grenze gibt, ja. Und es wird ja teilweise sehr absurde Szenarien werden aufgebaut, dass der gesamte Verkehr in England zusammenbrechen wird, weil es da irgendwie durch die Zollkontrollen zu vierminütigen Verzögerungen kommt in der Lieferkette und sowas. Ja. England wird die Segel hissen und in den Ozean hinausscheppern, weißt du? Ja, der Brexit-Plan ist ja jetzt abgelehnt worden. Der revidierte im britischen Haus. Und das heißt, entweder wird jetzt noch ganz schnell ein neuer Plan entwickelt oder die machen irgendeine Panikreaktion à la, wir machen ein neues Referendum und hoffen, dass sie dafür stimmen, dass wir nicht austreten. Was natürlich, ja gut, in Holland hat es, glaube ich, geklappt, ne? Und in Irland. Warum nicht? Und wenn die das unbedingt wollen. Oder sie machen einfach ein No-Deal-Brexit, was ja eigentlich von Anfang an, dachte ich, die Idee war. Oder die logische Schlussfolgerung war, halt Rückfall auf die Regeln der Welthandelsorganisation. Ja. Naja. Ja, in Simbabwe, also es ist eigentlich nicht lustig. In Simbabwe gibt es sehr krasse Probleme. Nicht so krasse Probleme wie in anderen afrikanischen Ländern, aber die sind halt, kriegen halt jetzt gerade massive Probleme aus einer relativen Stabilität mit ganz vielen Anführungszeichen heraus. Ja, aber der Benzinpreis ist halt aufgrund von fehlender Infrastruktur und ausgelaufenen Handelsverträgen, die nicht neu verhandelt wurden, sehr stark gestiegen. 12 Dollar pro Gallone, ja, was sogar hier viel wäre. Verdoppelt haben sie gesagt. Bitte? Verdoppelt haben sie gesagt. Ja, ich weiß jetzt den vorigen Preis gerade nicht. Aber ja, das Interessante ist einmal, die Regierung hat darauf reagiert, indem sie das Internet ausgeschaltet hat, was in Afrika Konjunktur hat und teilweise auch mit deutscher Technologie, die nach Afrika exportiert wurde, für diesen Zweck durchgeführt wird. Infrastrukturtechnologie und halt andere Sicherheitstechnologie in Anführungszeichen. Das ist ein Aspekt, den ich dazu sagen wollte. Und allgemein dieses Phänomen, sobald ein Protest ausbricht, das Internet abzuschalten. Nur hat das nicht so gut funktioniert, weil die Leute sind dadurch, dass das Internet abgeschaltet wurde, noch wütender geworden. Und ja, eine Besserung ist nicht wirklich in Sicht. Aber noch machen sie keinen zweitägigen Generalstreik wie in Indien. Mit Entwicklungshilfe. Nein, doch. Oh! Naja, also bei dem Artikel habe ich ja auch an dich gedacht, Abel, weil du sagst ja auch immer oder öfters eine Sache, die ich ja auch so sehe, dass wenn man in den Herkunftsländern, wo Leute von fliehen müssen, die Verhältnisse verbessert, dass das sinnvoller ist, als die hier durchzufüttern, wenn die hier keine ordentliche Perspektive haben. Ja, so. Drücke ich mal vorsichtig aus. Aber es gibt halt Statistiken, also es gibt da eine wissenschaftliche Diskussion drüber und hier wird es quasi von zwei Seiten in diesem Text mal beleuchtet. Auf der einen Seite wird postuliert, es muss ein... Also, jetzt muss ich gerade nochmal meine Notizen anschauen. Ich will da jetzt nichts durcheinander bringen, weil das ist ja ein etwas sensitives Thema. Ja, also... Es gibt im Endeffekt im Moment einen Trend, dass zwar immer mehr Gelder fließen an Entwicklungshilfe, allerdings die Aufschlüsselung dieser Gelder zeigt, dass diese Entwicklungshilfegelder nicht auf eine Art und Weise fließen, die sinnvoll und nachhaltig irgendwas bringt. Wenn du ein bisschen runterscrollst, Chris, da sieht man eine Balkenstatistik, wo diese Anteile gezeigt werden. Wenn man halt unterscheidet zwischen einer direkten Finanzhilfe, die Soforthilfemaßnahmen sind, oder einer Infrastruktur langfristig orientierten Entwicklungshilfe, die halt auch ein paar Jahre dauert, bis sie was bringt, aber dann wirklich sehr viel bringt. Da sieht man, dass halt in kurzfristigen Hilfen sehr viel gelaufen ist, aber langfristig ist überhaupt nichts passiert und deswegen kann man nicht sagen, dass nachhaltig irgendwie das was gebracht hat in den letzten Jahren, weil es auch eine Verschiebung gegeben hat. Zwar nicht auf einem sehr hohen Niveau, aber zumindest der größte Zufluss an neuen Hilfsmitteln ist halt in diese direkten andere öffentlichen Entwicklungshilfemaßnahmen geflossen, wie sie hier definiert sind. Und deswegen, das ist ein Fakt, der sagt, dass es nichts bringt. Ein anderer Fakt ist, dass wenn man einen Lebensstandard hat, der ungefähr bei $1,000 Verdienst pro Jahr liegt, dann müsste quasi so viel Entwicklungshilfe gezahlt werden, dass das verachtfacht wird auf mindestens 8.000 bis 10.000 US-Dollar pro Jahr, dass die Leute überhaupt einen Anreiz haben zu bleiben, weil sobald sie in dem Fenster sind zwischen $1,000 pro Jahr und $8,000 pro Jahr, dass sie dann genug Geld haben, um zu sparen, um zu migrieren. Ja, dass die Migrationsbewegung erstmal stärker wird, wenn man Entwicklungshilfe zahlt. Also, das hatte ich auch gelesen. Das soll jetzt nicht das eine oder das andere heißen. Die ziehen jetzt den Rückschluss daraus, dass das im Endeffekt dann nichts bringt mit dieser Entwicklungshilfe, zumindest in Hinsicht, die Flüchtlingsströme zu verringern. So. Die andere Seite ist, dass... es gab da noch eine andere Seite der Diskussion, aber das ist dann jetzt ein bisschen zu kompliziert. Da geht es mit Late Impact Aid und Early Impact Aid und ein paar andere Sachen. Aber unterm Strich gesagt, selbst unter idealsten Bedingungen, wenn diese ganzen Maßnahmen was bringen würden, würden sie die Auswanderungsrate in betroffenen Ländern, die ein Einkommen unter $8,000, also $8,000 bis $10,000 im Jahr haben, um 10-15% senken. Unter Idealbedingungen würde halt Entwicklungshilfe das 10-15% senken. Die anderen würden trotzdem kommen. Es sei denn, die kommen irgendwie über diese magischen Grenze von 8.000 bis 10.000 US-Dollar pro Jahr. Da sind sich alle einig. Ja. Und für die Unterstützung armer Menschen gibt es viele gute Argumente. Das Argument, damit die Empfänger von der Migration abzuhalten, gehört nicht dazu. Das ist das Fazit. Den letzten Satz habe ich jetzt vorgelesen. Venezuela, Ja, die Nationalsammlung wurde ja von Venezuelas Präsident, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das sagen soll, entmachtet, ausgesetzt, abgesetzt, außer Kraft gesetzt? Ich glaube, außer Kraft gesetzt ist es. Impeached oder so? Ja, also sehr seltsames Terrain, sage ich mal. Wir sehen hier ein Bild von dem Hoffnungsträger, der natürlich mit amerikanischer Unterstützung jetzt als Oppositionsführer, obwohl das Parlament ausgesetzt wurde, quasi den Präsidenten nach seiner umstrittenen Wiederwahl fordert, zurückzutreten. Ja, Juan Guaido heißt der. 35 Jahre ist er wohl alt. Und ja. Venezuela, die haben ihren Präsidenten nochmal wieder gewählt. Die waren noch so am Eimer. Ja, also das ist halt, ja, es ist halt umstritten. Ja, also ich meine, wir reden über Venezuela. Da muss man schon sowieso alles mit einem sehr großen Anführungszeichen nehmen. Ja. Weil, wie gesagt, was hat der Typ im Parlament gemacht? Und danach hat er eine Wahl gemacht. Dann ist doch klar, dass es halt nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja, und die haben kaum noch Devisen in Venezuela, können keine Lebensmittel mehr importieren. Die Staatsbetriebe, die sind niedergewirtschaftet. Die haben 1,4 Millionen % Inflation pro Jahr. Ja, und Venezuela ist einfach wirklich, ja, die ganze Entwicklung in Südamerika ist halt mit Venezuela und den umliegenden Ländern Guyana und Brasilien und Kolumbien halt, über jedes Land könnte man 10 Minuten reden, was da gerade für krasse Dinge passieren. Und ja, alle schießen sich halt so ein bisschen auf Venezuela ein und Venezuela gibt ja auch sehr viel Anlass dafür. Der einzige wirklichen internationalen Partner, den Venezuela im Endeffekt noch hat, ist Kuba und, Trommelwirbel, die Türkei. Weil die Türkei trotz aller Sanktionen gegen Venezuela immer noch kompletten Handel mit Venezuela stattfinden lässt und auch sehr viel Handel über die Türkei nach Venezuela stattfindet, um Sanktionen zu umgehen. Ganz offen, ohne irgendwelche Entschuldigungen und das nur am Rande erwähnt. Was jetzt für Sanktionen? Ich meine, denen geht's doch scheiße. Was willst du denn noch sanktionieren? Woher kommt das jetzt? Ja, zum Beispiel, dass sie keine US-Dollar haben dürfen, um Waffen zu kaufen oder was auch immer. Sanktionen ja, halt. Ich meine, Nur warum? Ne? Sanktionen sind gegen Venezuela erlassen worden. Ist wegen Menschenrechtsverletzungen. Okay. Deswegen. Ja. Ja, und aber die Sanktionen waren größtenteils auf Funktionselite und weniger das Land direkt selber. Also, dass du zum Beispiel Probleme hast, wenn du Teil der venezuelischen Elite bist, irgendwo ein Konto im Ausland aufzumachen, wo du dann das Geld, was du deiner Bevölkerung klaust, für soziale Versprechungen, also das bisschen, das du noch klauen kannst von der zerstörten Wirtschaft, dass du das dann irgendwo wegspringst, weil es also ja ganz gern passiert. Ja, gut mit den Lebensmittelsanktionen, dass sie keine Lebensmittel importieren können. Aber soweit ich weiß, können die ja viele Lebensmittel importieren. Und der Grund, dass sie am Hungern sind, liegt nicht an den Sanktionen, sondern die Sanktionen kommen noch oben drauf. Aber das können sie wirklich lassen. Ja, also es ist schon eine Tragödie, was da passiert in Venezuela. Okay. Ganz schlimm. Da haben sie es mal wieder versucht. Wollten sie es mal wieder beweisen, dass es funktioniert. Und funktioniert es? Irgendwie nicht. Ja, und hier ich meine, Couchsurfing in Afghanistan. Couchsurfing, wer das nicht kennt, das ist eine Webseite im Internet, wo man halt sich anmelden kann und dann kann man seine Couch zur Verfügung stellen oder ein Gästezimmer und dann können sich Leute da anmelden und, ich weiß jetzt nicht, kostenlos oder für irgendwas ein paar Euro dann halt auf der Couch übernachten, in Anführungszeichen, oder im Gästezimmer oder so. Ja, und das hat halt so einen sehr sozialen Ruf, weil es halt sehr familiär ist, nicht so wie Airbnb oder sowas. Da gibt es wohl irgendwie 2000 aktive Couchsurfing-Leute, die das anbieten in Afghanistan. Ja, aber hier über die Touristen wird ja nicht so gut geredet, oder? Naiv, reckless Tourists. Naja, ist ja auch saudumm. Wer fährt denn in ein Land, in dem Bürgerkrieg herrscht? Also, sorry. Ist doch gerade letztens erst wieder in Kabul. In reckless hätte ich jetzt gedacht, dass die sich da breit machen in einzelnen Wohnungen auch noch oder so. Also, dass sie sich reckless sind oder so. Von waghalsig ist das. Okay. Das, vor allem, also das Ding ist ja noch so, Grenzen, so okay. Aber das grenzt halt wirklich an Dummheit, das dann auch noch mit Couchsurfing zu machen. Sowas ist schon normalerweise gut. Ich meine, generell hat die Seite einen guten Ruf, wie ich es verstanden habe, aber ich meine, da könnte ja theoretisch alles passieren. Ne? Das ist wirklich so eine seltsame Sache. Eigentlich. Aber es funktioniert wohl gut. Ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen von Leuten darüber gehört. Naja. Die Schulpflicht ist ein Käfig. Ja, hier geht es, das ist ein Interview mit einem Anwalt, der sich um das interessante Thema Schulpflicht kümmert. Und zwar gab es da gerade eine Klage, wo einige Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, sondern zu Hause beschulen wollten. Und im Endeffekt ist die Klage in erster Instanz durchgegangen und in zweiter Instanz nicht durchgegangen und wird jetzt nochmal angefochten weiterhin. Darf ich kurz unterbrechen? Da gab es doch so einen spektakulären Fall von einer Familie, die nach Amerika ausgewandert ist, deswegen. Und die haben dann da Asyl beantragt, weil sie eben ihr Kind nicht zu Hause schulen durften. Und die Amerikaner haben den Asyl gewährt. Also es wird in anderen Ländern durchaus hart gesehen. Nein, da muss ich direkt einhaken. Das ist nämlich nicht durchgekommen, das Ding. Hab ich schon gelesen. Das waren auch so Evangelikale, die irgendwie gemeint haben, so ja, hier in Deutschland, da werden unsere Kinder gezwungen, sexualisiert zu werden oder sowas. Und, ja, nee, darum ging es da gar nicht. Es ging wirklich nur um Unterricht, ob es Schulpflicht oder nicht so. Ja, doch, darum ging es da ja schon. Das haben sie ja quasi gemeint, dass sie es halt eben deswegen nicht machen wollen, dem Staat die Kinder geben. Und deswegen haben sie auch so argumentiert, dass sie quasi da verfolgt werden in Deutschland, weil der deutsche Staat halt sagt, doch, deine Kinder müssen hierher. Aber das hat halt nicht funktioniert. Das haben die Amerikaner nicht mit sich machen lassen. Also die mussten wieder zurück. Das ist also gut 5 Jahre her so der Fall, habe ich so in Erinnerung. Ja, okay, kommt hin. Das ja, sein. Okay, ja, hier der Fall, der kommt auch aus dem Jahr 2013. Also von Amerika war jetzt hier nirgendwo die Rede. Aber es geht auch nicht nur um den Fall, weil es ist ja das Interview, der Fall ist nur ein Aufhänger, der jetzt gerade passiert ist. Das Interview mit dem Anwalt ist ganz interessant, weil er erstmal schildert, wie er selber auch skeptisch war bei der ganzen Sache, aber aus seiner Sicht, welche Meriten er aus seiner Sicht bei der ganzen Sache sieht. Und zwar unter anderem, dass es halt auch Modelle in anderen Ländern gibt, wie es vernünftig funktionieren kann. Das ist in dem konkreten Fall, der auch besprochen wurde, dass da die Kinder beispielsweise auch die ganzen Tests durchlaufen haben und vom Bildungsniveau ähnlichen Leuten in Schulen nichts nachstanden und so weiter und so fort. Also er lobt, dass es Konzepte gibt, die gut sind, aber er hat halt auch seine eigene Sicht. Er sagt, es gibt halt einerseits diese typischen Homeschooling-Leute, in Anführungszeichen. Dann gibt es halt die kirchlichen Leute, die halt soziale Probleme haben mit der ganzen Sache, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und dann gibt es halt noch die Freilerner. Und ich meine, Freilerner, ja, die sind halt so ein bisschen Larifaria so drauf. In Amerika gibt es ja gute Homeschooling-Modelle, die wirklich normalen Schulen in nichts nachstehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das Netzwerk hier in Deutschland ist. Es gibt wohl 500 bis 1000 Kinder, werden hier als untere Zahl genannt, die davon betroffen sind derzeit in Deutschland, von solchen Homeschooling-Modellen oder halt versuchen, solche Homeschooling-Modelle anzustreben. Ja. Kannst du nicht auch nach Frankreich einfach gehen für Homeschooling? Ist das nicht dort auch erlaubt, soweit ich weiß? Also da musst du gar nicht nach USA. Aber ja, das ist halt auch das sinnvollere Ziel. Das machen die Evangelikalen aber wahrscheinlich nicht gerne wegen dem Laizismus da in Frankreich. Oh mein Gott, was ein Durcheinander. Nein, aber also ich weiß nicht, ob das in Deutschland gut funktionieren kann, weil wir haben da schon eine andere Kultur. In Amerika, wie gesagt, in Amerika gibt es sehr gute Beispiele, wo es halt sehr gut funktioniert, aber die haben da auch noch ganz andere alternative Netzwerke. Irgendwelche Vereine, die dann Schulfahrten organisieren. Und da hast du auch sowas wie eine Klasse, nur da siehst du sie nicht jeden Tag. Und so stellt man sich dann auch ein bisschen anders vor. Und in Deutschland gibt es ja einfach nicht genug Leute für, die sowas machen, dass sowas sich überhaupt entwickeln könnte. Also sehe ich das auch. Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Nämlich, wenn ich mir diesen Artikel so angucke, dass die Kybra sich jetzt auch schon in Schulen... Explizit gibt es ja, es gibt ja Schulen, Privatschulen und religiöse Schulen. Ja, das ist sowieso klar. Egal sind. Vielleicht, ich hoffe mal nicht, dass es jetzt explizit darum geht, wenn ich die Dame sehe. Ich denke mal nicht, weil das Problem ist, ich konnte mir den Artikel leider nicht mehr durchlesen von dem Stream, weil irgendwie das Archive gerattert hat, aber ihr habt den ja dann in den Quellen und das ist hier auf jeden Fall Didakta, das ist glaube ich irgend so ein das ist glaube ich auf jeden Fall irgendwie, ist das nicht so ein Erziehungsmesse oder so, also, wahrscheinlich nicht. Ja, eine Messe, glaube ich, und dieses ist ja auch irgendwie so ein Branchenmagazin, also irgendwas, was sich halt explizit an Schule irgendwie richtet. Und dass die Dame da überhaupt drin auftaucht, finde ich halt schon mal bemerkenswert. Ja. Aber es laufen auch schon diese No-Hate-Speech, ja, wie soll ich sagen, Kampagnen, ne? Es ist ja falsch, aber so Unterrichtungen in den Schulen und so. Da wird noch, ja, das ist die Frage, ob das wirklich läuft jetzt. Also, ich meine, dass es gestartet ist. Ja, wir haben da ja auch drüber, wir haben da ja auch drüber berichtet, dass sie da irgendwie diese komischen YouTuber sollten ja an irgendwelche Schulen gehen. Aber ja, genau, ob das zum Beispiel. Ob und wie, ne, das, ob das nachher irgendwie die, da fünf Leute an fünf Schulen gegangen sind oder so, das wäre ja jetzt auch nicht so das Riesendrama, ne? Aber natürlich spektakulär ist. Ja. Ja, aber ich würde eher tippen, wenn ich jetzt mir jetzt die gute Frau Kübra anschaue, wenn sie jetzt einfach nur ein Repräsentant der progressiven Strömung wäre und ich jetzt das ein bisschen depersonalisieren würde, sehe ich da schon den Versuch, auf Schulbücher zu gehen bei den Progressiven. Also ich meine, die Bewegung kommt ja auch aus der Schulumgebung sozusagen, um ein besseres Lernen sicherzustellen. Also so irgendwie so. Ja, ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich sag nur hier so. Die, wie heißt sie, die von diese Bell Hooks heißt sie. Und da habe ich ja das Buch gelesen, Teaching to Transgress, beziehungsweise ich habe es nur halb geschafft, weil danach war mir dieses ganze ewige weiße, schwarze, schwarze, weiße, weiße, schwarze zu widerwärtig und ich konnte es nicht mehr aushalten. Aber ja, ich meine, das war ja halt auch sozusagen dieses Ding, dass man halt die ganze Schule neu denken muss und dass die marginalisierten Voices da irgendwie mehr gehört werden müssen. Und dass man das quasi Schule für Aktivismus benutzt. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was ja immer mehr gemacht wird. Also. Ja, so deutlich. Also. Ja, so das Abschaffen der Colorblindness oder so, das kann ich jedenfalls nicht gut nachvollziehen. Ja. Das ist echt schwer. Also es ist so irgendwie, kommt mir so ein bisschen auf, vielleicht habe ich es heute drauf mit den Verschwörungstheorien sofort, wenn irgendwie entsprechende Kreise sozusagen Interessierte das auch verhindern möchten, dass der Rassismus sich jemals auflöst oder so. So. Ja, also das finde ich. Der Gedanke kann schon Sinn machen, aber ich sehe da immer zu viel Organisation dahinter. Also es ist, Menschen sind nicht klug genug, dass du so viel organisieren kannst. Ja, eben, die Tante sieht das halt so, die findet das halt selber wichtig und es gibt halt genug andere Leute, die sich das durchlesen und sich da denken, ja, das macht ja Sinn. Und ich meine, es ist halt auch so geschrieben, so als wäre das halt irgendwie notwendig und würde halt irgendwie was Gutes bringen. Aber ja, ich glaube nicht, dass es was Gutes bringt und es hat auch überhaupt nichts mit Bildung zu tun, sondern eher mit Erziehung. Und ja, es ist gruselig. Ich finde es einfach nur gruselig. Und ja, lest dieses Buch, wenn ihr euch mal richtig gruseln wollt. Teaching to Transgress von Bell Hooks. Die gute Bell Hooks. How to practice an active, not passive open-mindedness. Metakognition ist ja immer so ein interessantes Thema. Metakognition wäre sozusagen das Nachdenken über das Denken. Und ich finde das Thema ziemlich interessant, aber ich finde immer den überwiegenden Anteil der Menschen, die darüber sprechen oder schreiben, ziemlich dumm. Das Konzept hier ist aber ganz interessant, sozusagen, wie du versuchst, deinen Konfirmationsbias auszumerzen und so eine aktive Open-Mindedness sozusagen zu kultivieren. Und ich finde den Tipp ganz gut, also dass du dir sozusagen Regeln zurechtlegst, deine eigene Position auf Stärke zu überprüfen, weil im Endeffekt wünsche ich mir für uns hier bei den Affen und auch bei unseren Zuschauern, dass wir mit den stärksten Argumenten daherkommen und dass wir Steelmanning betreiben, also wir erschlagen Stahlmänner und nicht Strohmänner von der Gegenseite. Und so kleine Aktivisten irgendwie vorzuführen, ist immer ganz lustig. Aber sozusagen sich im Endeffekt tiefer mit den Progressiven zu beschäftigen und wirklich ans Kern, an die Wurzeln dran zu gehen, sind so Konzepte, wie sie hier jetzt von dem Mike Sturm vorgeschlagen werden, ziemlich hilfreich, damit du einfach richtig gute, robuste Argumente dir zurechtlegst, um um diesem progressiven Wahnsinn irgendwie Einhalt gebieten zu können. Und ja, ich fand es ganz interessant. How to practice an active, not passive open-mindedness. Ja, ich meine, auf solche Tricks sind wir. Was sind denn die zwei Sachen, muss man erstmal reagieren können. Schon okay. Was sind denn die zwei Sachen, die man sich merken muss dabei? Das darf ich dir nicht verraten. Das musst du selber nachlesen. Also, nein, das Ding ist mit diesem Bias. Mir das einfach zu erzählen. Ich muss das Wissen selber finden. Ja, nein, das Ding. Ich mache das extra so, weil das Ding ist, diese Regeln, wenn du dir nicht aktiv vornimmst, darauf zu achten, bringt es eh nichts. Und deswegen, ich meine damit, du musst dich mit so Metakognitionsregeln richtig beschäftigen und es dir vornehmen, nur es mal gelesen zu haben, das hilft nicht. Deswegen bin ich da so geheimnisumwoben. Guck dir den Artikel an. Wichtig, wichtig. Ja, Metakognition, da sind wir jetzt gerade noch. The Science of Psychology, Failures to Understand How Everyday Objects Work. Da haben sich ein paar Psychologen hingesetzt und haben Menschen gefragt, ob sie denn ein Fahrrad malen können. Ein funktionierendes Fahrrad, wo man den Mechanismus von einem Fahrrad aufzeichnet und sich dann anguckt, ob die Person in der Lage ist, Fahrrad zu malen. Und in der Regel sind die Menschen nicht in der Lage, Fahrräder zu malen, obwohl man das irgendwie geistig so vorm Auge halten haben könnte, wie ein funktionierendes Fahrrad ist, also aufgebaut ist mit Kette und Pedal und wo alles hingehört und ob die Kette das Vorder- und das Hinterrad beide miteinander verbindet oder nicht. Und mit dem Artikel möchte ich nur darauf anspielen, dass sozusagen wir das Gefühl haben, dass wir Dinge oder Konzepte gut verstehen und ein Fahrrad ist ein sehr einfaches Konzept, was jeder irgendwie verstehen könnte, so, und dass es aber in der Regel nicht funktioniert, wenn du es dann niederschreiben möchtest, und ich möchte darauf hinweisen, dass wir in der Regel wesentlich weniger verstehen, wie wir glauben, dass wir verstehen. Und im Kampf gegen die SJWs müssen wir besser werden, die Dinge richtig zu verstehen, und wenn wir Experten haben, die wir vorschießen und sagen, wir brauchen zum Beispiel einen Qualitätsfilter für YouTube. Denkt immer daran, dass auch die Experten unter diesem Fahrradeffekt leiden, dass obwohl die sich irgendwo besser auskennen, die oftmals von den Konzepten, die sie vortragen, auch immer nur so eine vage Idee im Kopf haben, wie eben hier die Leute das mit dem Fahrrad haben und dass auch die Experten nicht wirklich so klug sind. Und wo ich mit uns allen irgendwo hinkommen möchte, ist, dass wir super klug werden, um die Freiheit zu fördern und alles zu zerschmettern, was hier schadet und die Progressiven auf ihre vier Buchstaben zu verweisen und sie zurück zu stunzen. So. Und es fängt an, damit dieses Fahrrad zu verstehen. Ja. Yes. Stefan Kretschmer, das ist doch der Handballspieler, oder? Ja, Nazi der, ne? Kretschmer, ein Kleingarten-Nazi. Ein mittelalter weißer Mann, der ein Problem mit der Meinungsfreiheit hat. Das fängt ja schon gut an, obwohl die Überschrift ja gar nicht so bento ist. Ja, das Ding ist, das hier ist so irgendwie ein Wunder, dass der Bento auch mal was raushaut, was jetzt nicht ganz so durch den Wind ist. Ich fand es interessant, dass halt Bento mal war wie viele andere Publikationen zu dem Thema. Da wurde als Positivbeispiel für Bento rumgereicht. Und da dachte ich mir einfach nur so, ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ja. Oh, die Studie jetzt noch. Da muss ich kurz meine Notizen raussuchen. Wir haben vor einiger Zeit zwei Bücher hier vorgestellt. Das eine war iGen, Why Today's Super Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Underprepared for Adulthood and What That Means for the Rest of Us. Und ein Buch, das heißt The Coddling of the American Mind, How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. Und in diesen beiden Büchern wird sozusagen das Case gemacht, die Idee vorgebracht, dass halt sozusagen Screen Time, also die Zeit, die du am Fernseher oder am Handy oder am TV, am Laptop verbringst, dass die halt zu Depressionen führen können. Und wenn du dir halt große Datensätze anguckst, dann sehen halt manche Menschen da eine klare Verbindung, dass halt sozusagen more screen time, more depression. Und hier in der Studie hat man sich das, sich das mal angeguckt, wenn man einen ziemlich großen Datensatz hat, weil man sich ja denkt, ah, wenn die viele Daten verwenden, dann muss das ja doppelt richtig sein. Und man hat halt herausgefunden, im Endeffekt, sie mit einem riesengroßen Datensatz eine Studie gemacht haben, die halt dafür spricht, dass Depression und Screentime zusammenhängt, die dagegen spricht und die sich neutral verhält und das halt sozusagen ein großer Datensatz nicht unbedingt heißen muss, dass es jetzt wirklich so ist und dass Wissenschaft ein bisschen komplizierter ist, wie halt einfach nur viele Daten zu haben. Und ich fand es halt ganz wichtig, weil The Coddling of the American Mind, ich habe das Buch ziemlich gefeiert, das andere, iGen, fand ich total komisch und merkwürdig. Aber sozusagen hier dieser Tweet, dieser Artikel, der tut halt dem The Coddling of the American Mind so ein bisschen den Boden unter den Füßen rausziehen. Und es ist halt wichtig, wenn wir sozusagen Counterinformationen haben zu Dingen, die wir mal verzapft haben, dass das halt wichtig ist, benannt zu werden. Und da habt ihr es. So, es ist dann alles nicht so einfach. Und Screentime equals Depression steht nicht auf festen Füßen. Ja, da habt ihr es. Ohoho, was haben wir denn da? Ja, zum Schluss noch mal etwas Lustiges. Wenn die Zeit dazu wird. Ja, ich übersetze das mal. Masturbation am Arbeitsplatz ist vom Doktor befürwortet, um Stress abzubauen. Ja, aber das kommt auch immer drauf an, was du für einen Job hast. Stell dir mal vor, du bist jetzt, sagen wir mal, Bundesligaspieler. Das sagst du jetzt. Aber tatsächlich, also erstmal sage ich, dieser Artikel, der ist an sich immer sehr lustig und er verlinkt auf sehr viel weitere Artikel, die in sich auch nochmal sehr lustig sind. Auf jeden Fall eine Durchklick-Empfehlung. Das Adwork kann man auch wahrscheinlich einfach rausstreichen. Mir war nicht klar, dass dieses Thema doch tatsächlich mehr oder weniger so ernst, also wirklich ernsthaft in der Praxis umgesetzt wird. Es gab zum Beispiel eine Aktion, wo eine Firma tatsächlich so Masturbationszellen hingestellt hat, damit die Leute ihre Zeit dort verbringen können. Ja, es gibt verstörende Umfragen aus New York. Gut, ich meine New York, aber trotzdem verstörende Umfragen, wo also zumindest im Rahmen der Leserschaft von Time Out New York 39% der Leserschaft gesagt haben, dass sie schon mal am Arbeitsplatz sich einen runtergeholt haben oder sich befriedigt haben für die weiblichen, wie auch immer, welchen flapsigen Begriff man da benutzen will. Und ja, im Gegensatz zu einer anderen Umfrage von einem anderen Magazin 2012, die hatte 31% gemacht, also so, sagen wir mal, 30%, ist das schon eine verstörende hohe Zahl, sage ich mal. Es gibt natürlich Bedenken, irgendwie sexuelles Verhalten am Arbeitsplatz irgendwie zu begünstigen, aber es gibt auch sehr viele Leute, die sagen so, ja, es gibt schon viele Zeichen, dass das Stigma gegen Masturbation am Arbeitsplatz langsam an Kraft verliert. Und Die haben ja bei VW auch extra damals so Therapiereisen nach Südamerika gemacht und haben sich davon Dienstleisterinnen behandeln lassen. Also ich denke, die wissen schon, worum es geht. Ja, also es sind halt auch einige Erfahrungsberichte in den Links hinter von Männern und Frauen. Eine Frau hat von irgendwelchen Filmen erzählt, wo die das gesehen hat. Eine meinte, bei Wolf of Wall Street gab es eine Szene, wo das empfohlen wurde und seitdem macht sie das, weil sie auch Wall Street Bankerin ist. Ja. Okay. Ich fand den Film so scheiße. Das wird besonders lustig auf der Weihnachtsfeier, Betriebsfeier. Dann kann man seinen Kollegen in die Augen gucken und sagen, na, hast du auch ein schönes Jahr gehabt? Eine tolle Atmosphäre im Büro. Yeah, if you're a little wank today. Wollen Sie ja nicht so rum, gehen Sie sich mal einen runterholen. Ja, genau. Ja, also das war Luft ja immer in den Wald zu gehen. Das ist in dem Kontext auch besser als im Büro, würde ich sagen. Ja, creepy, also auch nicht hundertprozentig empfehlenswert, aber dann ist man wenigstens im Wald. Ja, die richtig coolen Firmen, die packen bald Fototapete vom Wald überall hin. Ja. Masturbation. Hm? Heißt nicht mehr Hashtag organisierte Freiheit, sondern Hashtag onanierte Freiheit. Weißt du? Ja, die tun dann so Topfpflanzen überall hinstellen. Harvey Weinstein. Die Jungs von BMW waren sicher auch im Regenwald. Ja. Ich sagte, Batas, Wieners out. Lass den Blödsinn, Batas. Genau. Die Weltraumaffen sind voll Titel. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Lass mich nicht ändern. Ja. Macht's gut. Ciao, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Kulturmarxismus. Schnauze. Kulturmarxismus.